Die Philippinen sind das Gastland bei der diesjährigen Buchmesse in Frankfurt. Ein willkommener Anlass, Literatur, Autorinnen und Themen der Philippinen vorzustellen, wie wir das gerne in der Langen Nacht tun. Sonst machen wir das gerne an einem Abend mit Ihnen, unserem Publikum, und feiern mit Autorinnen und Autoren auf der Bühne. Mit dem Literaturhaus in Köln haben wir das getan, auch mit dem Literaturhaus in Leipzig. Diesmal haben wir es anders gemacht. Katharina Borchert und Stefanie von Oppen, die auf den Philippinen gewesen waren, begrüßen Sie als Gastgeberinnen im Studio. Berichten von Lektüreerfahrungen und Erlebnissen, lassen Autorinnen und Autoren zu Wort kommen und haben eine Menge literarischer Kostproben mitgebracht. Ich habe dabei mehr Buchtitel notiert, als ich werde lesen können. Mal sehen, wie es Ihnen geht. Seien Sie gespannt. Mein Name ist Hans-Dieter Heimendahl. Ich bin der Redakteur der Langen Nacht. Sie erreichen mich wie immer unter langenacht@deutschlandfunk.de. Alle langen Nächte der letzten Monate können Sie in der Deutschlandfunk-App nachhören. Und wenn Sie uns abonnieren, können Sie keine Sendung mehr verpassen. Bis nächste Woche. Zu dieser langen Nacht der philippinischen Literatur begrüßen Sie Stefanie von Oppen und Katharina Borchert. Gemeinsam mit Romulo Amangbaoy Caballero vom Volk der Panay Bukidnon. Kono ako sa sigpe may tobe sa siringan sa silen doang dagat sa silen silahan den tobe sa kalabaryo nga ginaleben. Kono dai dalaki cimampol silodok semarabong imawadakuni. Ein Begrüßungsgesang der Panay Bukidnon von den Visayas. Amangbaoy heißt uns hier willkommen. Am liebsten hätte er uns ja Pangasi angeboten, singt er, philippinischen Reiswein. Doch das sei bei einer Aufnahme nicht möglich. Deswegen singt er etwas, denn das macht fast so viel Freude wie ein schönes Glas Pangasi. Und damit heißen auch wir Sie herzlich willkommen. Wir waren dieses Jahr auf den Philippinen und haben dort viele Gespräche mit Autorinnen und Autoren geführt. Denn die Philippinen sind dieses Jahr das Gastland der Frankfurter Buchmesse. Um neue Literatur von den Philippinen soll es in dieser langen Nacht gehen. Stefanie, wir haben viel erlebt, wir haben viel gelesen. Wir haben beide ein Verhältnis zu den Philippinen, ein längeres oder ein kürzeres. Du hast ein längeres. Erzähl doch mal. Ich war zum ersten Mal auf den Philippinen 1991. Da war der Pinatubo gerade ausgebrochen und ich wäre fast gar nicht hingekommen, weil der Flughafen in Manila gesperrt war. Und damals bin ich als angehende Theologin unterwegs gewesen auf den Spuren der sogenannten Theologie des Kampfes. Man kennt es aus Südamerika als Theologie der Befreiung. Und ich bin über Land auf Dörfern gewesen. Ich war aber auch in Städten, in Slums, meistens in Begleitung von einem Pfarrer, der mich eben eingewiesen hat in diese besondere Herangehensweise der Philippinen, um sich zu befreien von diesem Katholizismus. Also da geht es darum, sich zu befreien von den kolonialen Strukturen eigentlich. Das war für mich sehr eindrucksvoll. Ich habe da zum Teil mit den Leuten auf dem Dorf zusammengelebt. Wir haben Reis gepflanzt, wir haben Früchte geerntet. Die koloniale Mentalität, das Thema hat mich damals beschäftigt. Und bis heute ist es sehr offensichtlich, dass die Philippinen immer noch damit beschäftigt sind, sich zu befreien von diesen kolonialen Strukturen. Tatsächlich werden wir das auch in den Büchern wiederfinden, die wir in den nächsten 3 Stunden besprechen. Das ist ein wichtiges Thema, Kolonialzeit und auch Folgen des Kolonialismus. Für mich waren die Philippinen in diesem Jahr fast eine Neuentdeckung. Ich habe mich schon sehr lange, also ungefähr 20 Jahre lang, mit asiatischen Literaturen beschäftigt, also Literaturen aus Ostasien und aus Südostasien. Aber um die Philippinen habe ich immer einen Bogen geschlagen und das lag einfach daran, dass von dort kaum Literatur ins Deutsche übersetzt wurde. Und in diesem Jahr habe ich das erste Mal das Gefühl, dass die Philippinen eine Art Sendungsbewusstsein entwickeln. Also sozusagen nicht nur Arbeitskräfte exportieren, sondern auch Kultur und Literatur, und das ist super. Wir waren beide eingeladen auf eine einwöchige Pressereise. Dazu hat das philippinische Gastlandkomitee eingeladen und hatte diese Reise auch gesponsert. Wir waren nicht zusammen, wir waren auf verschiedenen Reisen und ich bin anschließend auch noch 2 Wochen länger geblieben für weitere Aufnahmen. Wir haben viel erlebt, nicht wahr? Was waren deine wichtigsten Momente? Ja, vielleicht will ich nur einen herauspicken. Und zwar sind wir auf Siquijor gewesen. Das ist eine ganz kleine Insel in der Nähe von Negros im Süden von den Philippinen. Und da sind wir auf den Berg hochgefahren durch den Urwald und haben einen Heiler besucht. Wir alle durften eine kleine Sitzung machen und ich bin dann so umdampft worden und er hat ein bisschen an meinen Fingern gezogen und festgestellt, ich hätte Bluthochdruck und Schlafmangel, was mich auch nicht erstaunt hat bei dem Jetlag. Und als ich dann da aus dem Nebel wieder auftauchte, hatte ich schon das Gefühl, dass es mir ein bisschen besser ging. Vielleicht ein bisschen Placebo-Effekt auch. Bestimmt. Weiß man nicht. Auf jeden Fall eine schöne Erfahrung. Wir haben nicht nur erlebt, wir haben nicht nur Aufnahmen gemacht, sondern wir haben auch viel gelesen, denn 2025 ist ein Philippinen-Lesejahr mit den vielen Neuerscheinungen. Was für ein Leseerlebnis war für dich besonders wichtig? Das ist ein bisschen seltsam und ein bisschen Wohlfall, das jetzt zu sagen, aber wirklich Noli Me Tangere von José Rizal hat mich so beeindruckt, ein so tolles, wunderschön erzähltes und auch sehr humorvolles, starkes Buch. Das hat mich richtig umgehauen. Und dann könnte ich vielleicht noch eins erwähnen. Some People Need Killing. Das ist ein Sachbuch, ein erzählendes Sachbuch von Patricia Evangelista. Und das ist ein so beeindruckendes Dokument. Sie hat nämlich recherchiert zu Duterte und erzählt da von ihren Begegnungen mit den Angehörigen von denen, die dort reihenweise hingerichtet worden sind unter Duterte, der eben diesen Drogenkrieg geführt hat. Ja, wir werden über beide Bücher in dieser Sendung noch sprechen. Jetzt wünsche ich uns allen erstmal eine spannende lange Nacht. Ich übernehme die erste Sendestunde. Ab der zweiten Sendestunde werden wir dich mehr hören, Stefanie. Und wir beginnen jetzt erstmal mit der sprachlichen Vielfalt der Philippinen. Auch ein extrem interessantes Thema. Denn auf den Philippinen werden aktuell 170 verschiedene Sprachen gesprochen. Manche von 20 Millionen Menschen oder auch mehr, manche auch nur von kleinen Gemeinschaften. Davon berichte ich gleich. Eine dieser Sprachen ist das auf den Visayas gesprochene Waray. Das faszinierte schon in den 1960er Jahren die amerikanische Sängerin Eartha Kitt. Sie hat Tagalog und Waray-Wörter in ihren Song Waray Waray gemixt. Eine Hymne auf die Frauen der Visayas. Waray Waray, hindi tatakas. Waray Waray, handan matodas. Waray waray, bahala bukas. Waray waray, manigas. I suppose you wonder what language this is. It's the language of the Philippine Islands called Tagalog. And it says, the women of Waray Waray have muscles like steel and we can fight any battle. But our kisses are as sweet as wine. Waray Waray, tawag sa akon, sa bakbakan, drima burun, sa sinuman, ay humahamon, kahit ikaw, ay maton. Eartha Kitt mit Waray Waray. Gut 4 Millionen Menschen sprechen Waray auf den östlichen Visayas. Es ist die 5. größte Sprache auf den Philippinen. An erster Stelle steht natürlich Tagalog, die Sprache der Metropolregion Manila, die 1987 zur Nationalsprache befördert wurde. Seither heißt sie offiziell Filipino, was die Filipinos, die Cebuano sprechen, gar nicht witzig fanden. Beide Sprachgruppen sind mit gut 20 Millionen Sprechern etwa gleich groß. Danach folgen Ilocano, Hiligaynon und Waray Waray. Viele Filipinos sprechen gleich mehrere dieser Sprachen. Zum Beispiel die Autorin Marjorie Evasco. I grew up learning my own mother tongue, which is Cebuano Bisaya or Cebuano Visayan. And the dialectal version is Boholano, so it's Boholano Visayan. Meine Muttersprache ist Cebuano Bisaya. Unser Dialekt heißt Boholano. Ich spreche von Hause aus also Boholano Visayan. In der Schule lernte ich dann Englisch. Uns wurde in der Schule gesagt, wir sollten nur Englisch sprechen und schreiben. Aber wir lernten auch Tagalog, das heute die Grundlage für Filipino ist, unsere Nationalsprache. Diese Sprache kann ich also auch lesen und schreiben. Im Alltag dominieren bei uns Englisch und Filipino. Aber ich habe auch gelernt, Waray zu sprechen und zu lesen, weil ich in der Gegend meinen ersten Job als Journalistin hatte. Und ich kann auch das Cebuano aus Cebu lesen, also die Literatur von den Visayas und von Mindanao. Dort lebt der größte Teil der philippinischen Bevölkerung. Ich denke, die meisten Menschen bei uns sprechen eine der Cebuano-Visayan-Sprachen. Viele philippinische Autorinnen und Autoren schreiben ihre Bücher aber auch auf Englisch. Das fällt ihnen leicht, da es eine wichtige Sprache an Schulen und Universitäten ist. José Dalizay, Daryl Delgado und Katrina Tuvera haben ihre neuen Romane auf Englisch geschrieben. Für Tagalog, alias Filipino, muss man sich richtig entscheiden, findet der Autor Ellen N. Derain. So, about the three main traditions in Philippine literature. So we have Philippine writers writing in Filipino. We have Philippine writers writing in English and Philippine writers writing in other languages in the Philippines. In der philippinischen Literatur gibt es drei Sprachtraditionen. Einige Autoren schreiben auf Filipino, andere schreiben auf Englisch. Und eine dritte Gruppe schreibt in einer der regionalen Sprachen der Philippinen. Ich gehöre zur ersten, also zur Filipino-Gruppe. Es war eine bewusste Entscheidung. In der Schule habe ich nämlich gelernt, dass nur englische Texte literarische Qualität hätten. Aber als ich dann studierte, hatte ich einen Professor, der uns ermutigte, auf Filipino zu schreiben. Er sagte, lass die Engländer und Amerikaner auf Englisch schreiben. Es gibt schon so viele tolle englischsprachige Autoren. Wir aber sollten auf Filipino schreiben, denn wenn wir es nicht machen, macht es keiner. I have to write in Filipino because if Filipinos don't write in Filipino, nobody else will. Vielfalt der Philippinen. Auch Joscha Remus hat sie erlebt. Er ist Reiseschriftsteller, hat schon über 30 Bücher aus der großen, weiten Welt mitgebracht. Zuletzt auch Gebrauchsanweisungen für Australien und Neuseeland und natürlich auch für die Philippinen. Gebrauchsanweisung für, so heißt eine Buchreihe aus dem Piper Verlag, die schon gut 40 Bände umfasst. Drei davon hat Joscha Remus geschrieben. Er kennt Südostasien gut. Er war schon 7-mal auf den Philippinen, ist jetzt aber gerade zu Hause. Und das ist in der Eifel. Er ist also zugeschaltet aus dem Studio Trier. Guten Abend, Herr Remus. Ich grüße Sie, guten Abend. Ja, Herr Remus, die Eifel und die Philippinen, das könnte ja unterschiedlicher nicht sein. Es gibt aber trotzdem was, was die beiden Orte verbindet, oder? Oh ja, es gibt da etwas. Und zwar die Vulkane. Vielleicht haben die Hörerinnen und Hörer schon mal von der Vulkaneifel gehört. Dort gibt es die Mare, das sind mit Wasser gefüllte Kraterseen. Aber es gibt in der Eifel über 70 Vulkane, ehemalige Vulkane, muss man natürlich sagen. Und viele sind verlandet, die haben kein Wasser mehr. Und natürlich kam in mir schon als Kind die Sehnsucht auf, als Reiseautor später mal richtige Vulkane zu sehen. Und ja, da ging es zum Ätna, dann ging es nach Neuseeland, nach Australien, wo es auch 160 Vulkane gibt und natürlich auch auf die Philippinen, wo es wunderschöne Vulkane gibt und eine kleine Vulkaninsel, Camiguin mit C geschrieben, 7 Vulkane und 3 kleine Dörfer. wunderbar. Mehr Vulkane als Dörfer. Ist ein bisschen beängstigend. Ja. Sie haben die ganze Welt bereist, Herr Remus. In Ihrem Buch erzählen Sie aber, dass es just die Philippinen waren, die damals als Kind ihr Fernweh geweckt haben. Sie waren 10 Jahre alt, ein Junge im Örtchen Preist in der Eifel und Sie hatten ein Briefmarkenalbum, wie ich damals übrigens auch. So eine Kinderleidenschaft. Und Ihre schönste Marke, die kam aus den Tropen. Ja, ganz genau. Im Gegensatz zu ganz, ganz vielen langweiligen bundesdeutschen Marken mit Politikerköpfen drauf, entdeckte ich irgendwann mal eine sogenannte Filipinas, eine kunterbunte Marke mit einem Fest und mit feiernden Menschen drauf in bunten Kostümen. Das war wie so ein Fensterchen in die weite Welt. Die hat so die Sehnsucht bei mir geweckt. Und bei späteren Recherchen habe ich dann festgestellt, das war tatsächlich das Fest von Magellan, wie er sein Kreuz auf der Insel Cebu aufstellt. Ferdinand Magellan, großer Seefahrer, der kam 1521 auf die Philippinen. Eigentlich war er Portugiese, aber er war im Auftrag des spanischen Königs unterwegs. Und ja, heutzutage wird die Ankunft von Magellan einerseits noch gefeiert, erzählen Sie in Ihrem Buch, und andererseits aber auch verdammt. Was haben Sie da erlebt? Ja, das ist total spannend. Magellan ist ja mit 3 Schiffen aufgebrochen und ist dann mit kleinen Rest von Seeleuten endlich auf den Philippinen gelandet, die damals noch nicht so hießen, natürlich. Und er landete auf der Insel Mactan, die ist Cebu vorgelagert, und hatte dort dann das Pech, gleich in der Schlacht von Mactan von einem Speer getroffen zu werden und zu sterben. Auf Mactan, und es waren die Krieger von Lapu-Lapu, einem Häuptling, die ihn getötet haben. Und so wird das in einem jährlichen Fest, Rampada-Festival, groß inszeniert, gefeiert, wie die Spanier in ihren Rüstungen da niedersinken im Sumpf. Und es blieben ja dann wirklich tatsächlich nur noch 18 Spanier übrig. Darunter übrigens ein Deutscher, wenn man das so sagen kann, 1521. Ein junger Hans aus Aachen. Die kamen zurück, das waren die ersten Weltumsegler, die kamen zurück nach Spanien. Ja, und den Lapu-Lapu, so heißt dann auch die Hauptstadt der Insel Mactan, den feiert man natürlich, aber 20 Kilometer weiter südlich, da feiert man auch Magellan, weil der ja den Katholizismus, das Christentum auf die Insel gebracht hat. Und Magellan's Cross heißt da dieser Ort, der bepilgert wird. Da weinen die Leute. Und ich habe den Schriftsteller José Dalisay gefragt, wie das denn kommt, dass man beide feiert, also den Lapu-Lapu und auf der anderen Seite auch Magellan. Und er sagt, wir haben für beide in unserem Herzen Platz. Ich habe Schulklassen befragt, die sagen, beides waren Helden. Die Spanier, die kamen mit Segelschiffen. Wie reist man denn heute auf den Philippinen, also zwischen den 7641 Inseln? Immer noch viel mit Booten oder wurden die Boote inzwischen alle durch Flugzeuge abgelöst? Wie sind Sie auf den Philippinen gereist? Oh je, da könnten wir eine eigene Sendung drüber machen. Ich habe ja auch ein ganzes Kapitel in meinem Buch darüber gemacht. Also es gibt unzählige Arten des sich Fortbewegens auf den Philippinen und auf dem Land. Man kennt natürlich die sehr berühmten Jeepneys, die umgebauten amerikanischen Jeeps. Das sind Sammeltaxis. Ich bin meistens auf dem Land mit Tricycles gefahren. Das sind Motorräder, die kann man einfach ranwinken. Die haben einen Beiwagen. Dann gibt es noch Habal-Habal. Das sind Motorräder, da setzt man sich einfach zum Fahrer dazu und da sitzen dann vielleicht schon 3 Leute drauf, die sich umarmen. Habal-Habal heißt eng-eng. Eng-eng, alles klar. Ja, dann weiß man schon, was gemeint ist. Was die Fahrt von Insel zu Insel betrifft, da bin ich mit Fähren meistens gefahren. Da kann man auch auf kurzen Strecken sich ganz bequem hinlegen. Da gibt es dann richtige quasi Betten. Habe ich sehr gewundert. Das sind so Kunststoffmatratzen. Die kann man sehr bequem, kann man sich hinlegen und ein kleines Nickerchen machen. Was ich aber sehr, sehr spannend fand, das ist Sailing with the Ancestors. Das sind diese Doppelauslegerboote. Die heißen Barav. Und das sind so riesige Katamarane, mit denen sind ganze Dörfer über den Pazifik gefahren, von Taiwan auf die jetzigen Philippinen. Und man hat eben damit auch den gesamten Pazifik besiedelt. Wir haben vorher in dieser langen Nacht schon von den vielen verschiedenen Sprachen erfahren, die auf den Philippinen gesprochen werden. Herr Remus, wie haben Sie sich denn verständigt vor Ort? Ja, das Wunderbare auf den Philippinen ist, man kann einfach Englisch sprechen. Es ist also das ideale Einsteigerland für Südostasien. Englisch ist die Sprache überhaupt, Schulsprache. Tagalog gibt es natürlich auch noch, aber ich spreche kein Tagalog. Es gibt eine Mischform, die ich auch nicht verstanden habe, täglich, Tagalog, Englisch, ein Gemisch. Ja. Und ja, aber es gibt auch noch kleine Reste von Spanisch. Interessanterweise gibt es auch einen Roman, der jetzt in diesem Jahr erschienen ist, von Luel Hati Bautista, der heißt Die 70er. Der ist ursprünglich auf Taglish geschrieben und jetzt ins Deutsche übersetzt worden. Also das Tagalog wurde ins Deutsche übersetzt und die englischen Passagen sind geblieben, sodass man jetzt auch auf Deutsch quasi einen deutsch-englischen Mixtext hat. Das ist sehr interessant, ja. Es ist erst rund 130 Jahre her, da wurde, wie Sie schon sagten, auf den Philippinen noch Spanisch gesprochen, geschrieben. Der große Autor José Rizal, auf den wir auch später in dieser Sendung noch genauer kommen werden, der schrieb damals auch noch auf Spanisch. Heute wird er hoch verehrt, er gilt als Nationalheld. In fast jeder größeren Stadt steht ein Rizal-Denkmal. Sie, Remus, Sie haben Rizal ein ganzes Kapitel in Ihrem Buch gewidmet und Sie haben sogar eine Rizalistengemeinschaft besucht. Was hat es denn damit auf sich? Ja, Rizal ist der Nationalheld auf den Philippinen und er war ein Universalgenie, ein Tausendsasser, wie ich ihn genannt habe. Und die Filipinos und Filipinas, die verehren ihn. Und da gibt es auch dann religiöse Gemeinschaften. Wie Sie wissen, die Philippinen sind sehr religiös und da gibt es eben diesen Rizal-Kult und die Rizalisten, die religiös angehaucht sind. Die sagen, er ist gottgleich, also eine Wiederverkörperung von Jesus. Man muss aber unterscheiden, es gibt auch Rizalisten, die einfach nicht religiös sind und die nur die humanistischen Werte vertreten. Denn Rizal sagt ja, alle Menschen sind gleich. Und die muss man unterscheiden von diesen religiösen Anhängern, die denken, er sei eine Verkörperung Gottes. Man merkt schon, Eigentümlichkeiten ziehen Sie an. Sie waren an abgelegenen Orten und auch kulinarisch haben Sie sich auf den Philippinen vieles zeigen lassen. Davon erzählen Sie in Ihrem Buch. Also, Sie haben sich zeigen lassen, die Zubereitung von Fisch und Fleisch, von herrlichem Obst, von philippinischem Kakao und auch ganz besonders aromatischem Seesalz. Also, ich finde, die Philippinen sind eine kulinarische Wunderkammer. In der Stadt Davao, aber das ist unten im Süden, auf der Insel Mindanao, da gab es etwas, was mich total verblüfft hat. Das las ich bei Ihnen. Ein ganz besonderes Speiseeis. Erzählen Sie uns davon doch auch noch. Dieses Speiseeis, das nennt sich Krokodileis. Mhm. Ja? Aber es müsste eigentlich korrekterweise Krokodileiereis heißen, weil die Zutat für diese Eiscreme, das sind eben Krokodileier und die haben eine ganz andere Cremigkeit, eine andere Viskosität als so ein Hühnerei. Und in dieser Crocodile Farm im Zoo von Davao, da sieht man ein riesiges Krokodil auf Plakaten, das einem Eiscreme entgegenstreckt. Und ich habe das dann probiert und es ist wirklich total lecker. Soll auch cholesterinsenkend sein, wie ich gehört habe. Aber wahrscheinlich eben nicht die Variante mit kleinen Krokodilfleischstückchen drin. Das wäre auch gar nichts für mich. Das wäre auch nichts für mich. Also man merkt schon, es ist ein Buch voller Erlebnisse, das Lust macht auf eine Reise in die Tropen, das man aber auch einfach zu Hause lesen kann. Also auf Reisen im Kopf, die Gebrauchsanweisung für die Philippinen von Joscha Remus. Erschienen im Piper Verlag. Ich bin Katharina Borchert und Sie hören Die lange Nacht. Herr Remus, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Und hier geht's gleich auch mit einem Krokodil weiter, das aber nicht zu Speiseeis verarbeitet wird. Genauer gesagt geht es weiter mit einem Mädchen, das sich in ein Krokodil verwandelt. Sie heißt Luklak und sie ist die Hauptfigur in Ellen N. Derains Roman »Das Meer der Aswang«. Anfangs ist sie noch ein ganz normales Mädchen, obwohl normal, vielleicht nicht ganz normal. Immerhin geht sie los und holt ihren toten Bruder aus seinem Grab, der aber kein Junge war, sondern ein Aal. Und diesen Aal brät sie sich dann im Wald. Ein nächtliches Barbecue, was wiederum die ganzen Geister des Waldes anlockt, diese komischen Wandelwesen. Denn der gegrillte Aal duftet so herrlich. Eine eigenartige Geschichte. Hören wir mal rein. Die Elfen und die Muhmen möchten noch vieles wissen. Sie möchten Luklak fragen, ob sie Hunger habe und deshalb das Geschwisterkind essen wolle. Wirst du das ganz allein essen? Fragt schließlich ein Waldholder Bava mühselig, von herunterhängenden Lefzen beim Sprechen behindert. Er stellt die Frage, die man seiner Ansicht nach stellen muss. Die Art der Mume Muwa, um den Brei oder eben den Braten herumzureden, erträgt er nicht. Und er stört sich an seiner Verkleidung. Also entledigt er sich der zwickenden Hühnerfedern. Das scheint sehr lecker zu sein, was du da grillst, Schätzchen, sagt nun eine Elfe. Wie das wohl auf der Zunge schmeckt? Wie wär's, wenn wir auch etwas probieren würden von deinem Braten? Es ist nicht genug für uns alle da, antwortet Luklak. Das stimmt, sagt die Elfe. Wenn wir denn alle satt werden wollen, reicht es nicht, weil wir so viele sind. Aber wir wollen gar nicht satt werden, wir wollen nur probieren, Kleines. Wir wollen wirklich nur wissen, wie das auf der Zunge schmeckt. Und wir werden keine Ruhe geben, bis wir diesen Geschmack kennengelernt haben. Luklak rührt sich nicht. Und die Elfe fährt mit ihren Schmeichelreden fort. Weißt du, dass wir an diesem Flussufer viel Gold vergraben haben? Ist eigentlich schade drum. Sollen wir dir zeigen, wo es liegt? Weil das Kind nicht reagiert, macht die Mume Muwa weiter. Wir bringen dir bei, wie du murmelnd dem Blitzschlag entkommst. Einen Schutzzauber gegen Machetenschläge geben wir dir. Ein Elixier, um Bewunderung auszulösen? Oder möchtest du einen Liebestrank für Meerestiere? Auch den können wir dir geben. Die Wandelwesen stimmen alle ein. Sie beginnen zu summen wie ein mächtiger Bienenschwarm. Hab ich euch gerufen? Schreit das Mädchen. Seine Geduld ist zu Ende. Packt euch! Ruft Luklak und schleudert einen langen Stecken, der an einem Ende noch glüht. Funken schwirren mit. Verschwindet! Ihr bösen Geister, wiederholt sie vorwurfsvoll, als könne sie den unerwünschten Besuch mit Worten wegwischen. Sie steht da, als würde sie die sturen Geister gleich mit einem glühenden Stecken aufspießen. Da weichen die Wundernasen endlich zurück. Ob ihrem Gemurmel und Gejammer nimmt das Mädchen die Frage des Grillguts wieder auf. Jetzt sehe ich da so viele Schweine, die ihr mitgebracht habt. Warum grillt ihr nicht eins von denen? Was da herumsteht, an Kugelrunden, Lolit und Tippsviech Tippsukan, beginnt zu heulen wie Säuglinge. Denn sie mögen wie Nutztiere aussehen, verstehen aber sehr wohl, was das Mädchen sagt. Und wie Mitleid erheischende Welpen winseln die krabbenartigen Schweinchen Tulaha. Hätte Luklak doch bloß gewusst, dass man die Halbschweine nicht verängstigen darf, weil es gefährlich ist, wenn sie in Tränen ausbrechen. Denn diese Wesen, die sich tief in der Erde ihre Wohnungen graben, können wirklich große Schmerzen zufügen. Weshalb eine Baba Ilan auch nachschauen muss, ob sie im Boden eines Grundstücks wohnen, bevor man darauf baut. Anstatt zu bereuen und die Weinenden um Verzeihung zu bitten, stellt sich Luklak den Wandelwesen erneut entgegen und setzt noch einen drauf. Wenn ihr wissen wollt, wie das schmeckt, dann hört mir zu. Ich werd's euch sagen. Aber essen werde ich allein und ungestört. Am Ende wird Luklak den Geistern des Waldes doch etwas abgeben müssen. Sie probiert es mit den Gräten. Die können die Wandelwesen doch ablecken, was die natürlich ärgert. Weil am Ende alle noch Hunger haben, reichen sie einige Gräten an Luklak zurück, die wiederum daran leckt und sich dabei am Speichel der Wandelwesen mit etwas Undefinierbarem infiziert. Zurück zu Hause fällt sie in einen 3 Tage und Nächte währenden Schlaf. Ihr Vater ruft den lokalen Heiler hinzu, doch der kann kaum etwas tun. Im Laufe der folgenden Tage kann Luklak immer schlechter laufen. Sie beginnt zu kriechen, ihre Haut wird rau und kriegt Pusteln. Sie mutiert zum Krokodil. Ich habe den Autor Ellen N. Derain vor kurzem in Quezon City getroffen. Mit seiner Krokodilgeschichte greift er einen Mythos auf. I really have to reimagine mythical creature from the start. But really not from zero. Diese mythische Gestalt musste ich nochmal neu erfinden, aber keineswegs von null an. Denn glücklicherweise bin ich beim Recherchieren in alten Quellen, einige davon waren die Aufzeichnungen spanischer Mönche und Chronisten, auf ein Wesen gestoßen, das man auf den Visayas Baranghitao nennt. Es ist so etwas wie ein magisches Krokodil. Barang bedeutet Hexe oder Magie. Dieses Krokodil hat also magische Kräfte. In gewisser Weise ist es also auch ein Aswang-Krokodil. Fasziniert von diesen durchaus bösartigen Aswang-Geistern ist aber nicht nur Ellen de Rain. Die Aswang sind wirklich ein beliebtes literarisches Thema auf den Philippinen. Sie tauchen aber auch oft in Filmen und Unterhaltungsromanen auf. Sie sind ein popkulturelles Phänomen. Man findet sie also in Buchhandlungen und in Kinos. Welchen Filipino du auch fragst, jeder wird dir etwas über die Aswang erzählen können. Seit Jahren setzt sich Ellen de Rain mit den Eben der Visayas auseinander, vor allem mit den oralen Traditionen der Insel Panay. Er ist Autor, aber auch Literaturwissenschaftler. Er lehrt an der Ateneo de Manila University in Quezon City. Nur 10 Minuten vom Campus hat die Ateneo de Manila University Press ihre Büros. Ein Verlag für hochwertige Belletristik und Essayistik. I read a lot of books about the Panay epic, the Panay Sugidanon, because ich habe viele Bücher über die Panay-Epen, die Panay Sugidanon, gelesen. Denn im Laufe der kreativen Arbeit hatte ich beschlossen, dass der gesamte Roman in dieser Welt spielen wird, in diesem bestimmten Dorf, in dem man das Panay-Epos kennt. All the details should really be appropriate. Also sollen auch alle Details in diese Welt passen. Ich musste mich also wirklich in diese Kultur vertiefen, musste viel über die Panay-Epen und die Panay-Kultur lesen. Ich habe sogar ethnografische Studien getrieben, habe mit den Ältesten und mit den Epensängern gesprochen. Mit der Zeit habe ich Beziehungen zu ihnen aufgebaut. Zugleich entwickelte Ellen de Rain einen modernen Erzähler, der zwar in die Vergangenheit eintaucht, aber auch ab und zu mal vorspult und andeutet, was in späteren Jahrhunderten geschehen wird. Eine herausragende Entscheidung, denn so ist das Meer der Aswang kein Historienschmöker geworden, der auf Identifikation mit einem Krokodilmädchen setzt. Stattdessen spricht hier jemand, der immer mit ein wenig Ironie auf die Geschichte blickt, was oft sehr witzig ist. Nicht unwichtig in einem doch auch sehr brutalen Roman. In the novel I want to talk about the history or the evolution of Filipino fear. In meinem Buch erzähle ich die Geschichte der philippinischen Angst. Beängstigend sind nicht nur die Aswang, sondern auch die anderen. Das sind die Moro-Piraten. The Moro piracy, because in many villages, in many regions, in vielen vom Christentum geprägten Dörfern und Regionen wird der Islam bis heute abgelehnt. Es ist ein Stigma, Muslim zu sein. Alles, was anders und unbekannt ist, wirkt beängstigend. Deswegen arbeitet Luklaks Vater auch auf einem Wachturm. Seine Aufgabe: Ausschau halten, ob sich Piratenschiffe nähern. Denn Piraten aus dem Süden überfallen Küstenorte und verschleppen Menschen. Die verkaufen sie dann als Sklaven. Es waren muslimische Piraten aus dem Süden der Philippinen, vor allem von der Insel Mindanao, die damals auf Raubzug gingen. One of the ambitions of this novel is to also retell the history of the Philippines, but this time history of the Philippines minus Luzon. In diesem Roman geht es mir auch darum, die Geschichte der Philippinen neu zu erzählen. Aber mal ohne Luzon. In unserer offiziellen Landesgeschichte dreht sich immer alles um Luzon. Vor allem um Manila. Das ist ja das Zentrum des politischen Geschehens bei uns. So the need to set it in this kind of place, that is Ich aber habe meine Geschichte in den Visayas angesiedelt. Deshalb musste ich natürlich auch Sprachen der Visayas gebrauchen. Ich habe Wörter aus dem Cebuano eingesetzt, aus dem Hiligaynon und dem Kinaray-A. Am meisten fasziniert mich aber, dass ich den Roman im Großen und Ganzen trotzdem auf Filipino geschrieben habe. Everything is written in Filipino. So ergibt sich eine große klangliche Vielfalt. Der Vokabelmix ist für Ellen Derain aber auch ein sprachpolitisches Signal. Damit kann er die landesweite Dominanz der Hauptstadtsprache Tagalog, alias Filipino, ein wenig aufbrechen. Und auch die wilden Mythen der Visayas erzählen. Das Meer der Aswang heißt sein Roman. Annette Hug hat ihn für den Unionsverlag aus dem Tagalog übersetzt. Und für diese Sendung hat sich Ellen Derain einen Song von der Sängerin May Tevis gewünscht. Anino Sababa. Ein Song über rätselhafte Fußspuren im Zimmer und viele komische Schatten. Typisch philippinisch. Mayroon akong nakitang bakas ng kanang paa sa sahig ng aking kwarto na gawa sa semento na saan ang iyong kasama? Bakit ka nag-iisa? Gusto mo bang tulungan kitang hanapin siya? Sie hören die lange Nacht der philippinischen Literatur. Mein Name ist Katharina Borchert. Und wir kommen jetzt zu dem Mann, dessen Name in dieser Sendung schon mehrfach fiel, José Rizal. Und dessen wichtigstem Roman auch das Motto des diesjährigen Auftritts der Philippinen als Gastland der Frankfurter Buchmesse entlehnt ist. Fantasie beseelt die Luft. Der Roman heißt Noli Me Tangere. Rizal hat ihn auf Spanisch geschrieben, und zwar zum Teil in Deutschland. In Heidelberg studierte er Augenheilkunde. Sein Roman erschien 1887 in Berlin, auf Spanisch mit einem lateinischen Titel, Noli Me Tangere, rühr mich nicht an. Als Katholik kannte Rizal die Worte natürlich, die der auferstandene Jesus einst zu Maria Magdalena sprach. Man kann sie aber auch als Warnung der unterdrückten Philippinen gegenüber der Kolonialmacht Spanien lesen. Noch deutlicher wurde Rizal in seinem zweiten Roman, den er El Filibusterismo, die Rebellion, nannte. Unter dem Titel Macamisa blieb ein drittes Buch unvollendet. Denn José Rizal wurde 1896 in Manila standrechtlich erschossen. Ihm wurde Aufruhr gegen die spanische Kolonialherrschaft zur Last gelegt. Er wurde nur 35 Jahre alt. Auf den Philippinen wird er heute hoch verehrt. Warum? Ich traf den Historiker Ambet Ocampo in der National Library in Manila und ich habe ihn gefragt. Rizal is important because he imagined the nation before it came to be. José Rizal ist wichtig, weil er eine Nation imaginierte, bevor sie wirklich gab. Er hat die weitere Entwicklung der Philippinen nicht mehr erlebt, aber er hat sich uns als freies und unabhängiges Volk vorgestellt. Als Volk, das eigenständig handeln kann. Das hat Rizal uns erzählt, lange bevor wir unabhängig wurden. Ich finde es wichtig, dass uns immer klar ist, dass in den meisten Ländern als Helden der Unabhängigkeit Kriegshelden verehrt werden. Denken Sie an George Washington, Simón Bolívar, Ho Chi Minh oder Mao Zedong. Rizal aber war, mal abgesehen von Gandhi, ein Held, der kein Militär war. Er war Dichter, Romanautor, Arzt. Er unterscheidet sich also grundsätzlich von den Volkshelden anderer Länder. Seit über 30 Jahren forscht und publiziert Ambet Ocampo zu Rizal. Sein bekanntestes Buch heißt Rizal Without the Overcoat, also etwa Rizal ohne Mantel. Denn darüber lachen viele Filipinos, dass alle Denkmäler den Dichter Land auf Land ab im Mantel zeigen. Viel zu warm für die Tropen. Den muss er wohl aus Europa mitgebracht haben. Auch Crisóstomo Ibarra, Hauptfigur in José Rizals Roman Noli Me Tangere, tritt bei seiner Rückkehr aus Europa im schwarzen Anzug auf. Sein Vater ist verstorben. Aber die genauen Umstände seines Todes kennt Ibarra zu Anfang noch nicht. Auch nicht, dass es ausgerechnet Pater Damaso war, der Ibarras Vater ruinierte, ein Franziskaner. Noli Me Tangere ist ein großartiges Werk in der Tradition der europäischen Gesellschaftsromane des 19. Jahrhunderts. Und für die Philippinen eine Art Nationalroman. Hören wir einmal, wie der Heimkehrer Ibarra auf einer feinen Abendgesellschaft vorgestellt wird. Guten Abend, meine Herrschaften. Guten Abend, Hochwürden, sagte Kapitän Tiago und küsste den Geistlichen die Hand, die völlig vergaßen, ihm den Segen zu erteilen. Der Dominikaner hatte die Brille abgenommen, um sich den Neuankömmling anzusehen. Und Bruder Damaso, kalkweiß im Gesicht, starrte den jungen Mann mit weit aufgerissenen Augen an. »Ich habe die Ehre, Ihnen Don Crisostomo Ibarra vorzustellen, den Sohn meines verstorbenen Freundes«, fuhr Kapitän Tiago fort. »Er ist soeben aus Europa angekommen und ich habe ihn abgeholt.« Bei diesem Namen wurden überraschte Rufe laut. Der Teniente vergaß, den Hausherrn zu begrüßen. Er ging auf den jungen Mann zu, der mit den anderen Herren die üblichen Redensarten austauschte und musterte ihn von Kopf bis Fuß. Abgesehen von seinem schwarzen Anzug dort mitten im Saal war nichts Auffallendes an ihm. Sein kraftvoller Wuchs, seine Züge, seine Bewegungen jedoch atmeten diesen Duft einer gesunden Jugend. Sein offenes, heiteres Gesicht hatte einen schönen Bronzeton und zeigte deutlich Spuren spanischen Blutes. Seine Wangen waren leicht gerötet, vielleicht von seinem Aufenthalt in den kalten Ländern. »Ja, ist denn das möglich?« rief er freudig überrascht. »Der Pfarrer aus meinem Dorf, Pater Damaso, der liebe Freund meines Vaters!« Alle Blicke waren auf den Franziskaner gerichtet. Dieser rührte sich nicht. »Verzeihen Sie, ein Irrtum«, sagte Ibarra verwirrt. »Kein Irrtum«, stieß Damaso endlich zornig hervor. »Aber dein Vater war niemals mein lieber Freund.« Ibarra zog langsam die ausgestreckte Hand zurück, blickte ihn bestürzt an und wandte sich um. Da sah er sich dem Teniente gegenüber, der ihn immer noch forschend musterte. »Junger Mann, sind Sie der Sohn von Don Rafael Ibarra?« Der junge Mann verbeugte sich. Bruder Damaso richtete sich im Sessel auf und sah den Teniente scharf an. »Willkommen zu Hause. Und mögen Sie hier glücklicher sein als Ihr Vater«, sagte der Teniente mit zitternder Stimme. »Ich habe ihn gut gekannt und ich kann sagen, er war einer der ehrenhaftesten und achtbarsten Männer im Land. Ihre freundlichen Worte für meinen Vater nehmen mir die Zweifel an seinem Schicksal, über das ich als sein Sohn noch gar nichts Näheres weiß«, entgegnete Ibarra bewegt. Die Augen des Alten füllten sich mit Tränen. Er machte abrupt Kehrt und ging rasch davon. Der junge Mann fand sich nun ganz allein, mitten im Saal. Der Hausherr war verschwunden und niemand war da, der ihn mit den jungen Damen bekannt gemacht hätte, von denen ihn viele sehr interessiert betrachteten. Nach kurzem Zögern sprach er sie mit einfachem, natürlichem Anstand an. »Sie erlauben«, sagte er, »dass ich mich über die strengen Regeln der Etikette hinwegsetze. 7 Jahre war ich fort und nun, da ich zurückgekehrt bin, kann ich nicht widerstehen, den reizendsten Schmuck meiner Heimat, die Frauen, zu begrüßen.« Da keine den Mut aufbrachte, ihm zu antworten, blieb dem jungen Mann nichts anderes übrig, als sich zu entfernen. Er ging auf eine Gruppe von Männern zu, die, als sie ihn kommen sahen, einen Halbkreis bildeten. »Meine Herren«, sagte er, »wenn man in Deutschland als Unbekannter auf eine Gesellschaft kommt und niemand da ist, der einen einführt, so ist es dort üblich, dass man selbst seinen Namen nennt und sich den anderen vorstellt, worauf diese das Gleiche tun. Gestatten Sie mir also, dass ich von dieser Sitte Gebrauch mache? Nicht, um hier fremde Bräuche einzuführen, denn die unseren sind auch sehr schön, sondern weil ich mich dazu gezwungen sehe. Ich habe bereits dem Himmel meine Reverenz erwiesen und den Frauen meines Landes. Und jetzt möchte ich auch meine Mitbürger begrüßen. Meine Herren, ich bin Juan Crisóstomo Ibarra y Maxalín. Ein junger Mann mit Anstand und Manieren, keine Frage. Der Roman Noli me tangere, übersetzt von Annemarie del Cueto Mört, ist jetzt in einer Neuauflage im Inselverlag erschienen. Und El Filibusterismo, die Rebellion, übersetzt von Gerhard Walter Frey, im Morio Verlag. Von Manila aus habe ich kürzlich zusammen mit dem Dichter Wim Nadera einen Ausflug gemacht. Eigentlich wollten wir Rizals Geburtshaus in Calamba besichtigen, knapp 2 Autostunden südlich von Manila. Doch das Haus wurde gerade renoviert. Deswegen sind wir ein paar Kilometer weiter nach Los Baños gefahren. Dort lebte einst Paciano, José Rizals älterer Bruder, der große Stücke auf den Jüngeren hielt und ihn stets unterstützte. Guten Morgen, Tama. Is it correct? We are now at the General Paciano Rizal's house. Es ist heiß und feucht. Die Zikaden singen. Wir haben uns auf eine kleine Veranda vor der Eingangstür im Hochparterre gesetzt. Der Dichter, Wim Nadera und ich. Anyway, we are here around so many fruit trees. This one is not avocado, but cacao. In diesem Garten gibt es so viele Obstbäume. Das hier ist kein Avocado, sondern ein Kakaobaum. Und da gibt es Jackfrüchte, Bananen und Bambus. Und dort steht ein Mangobaum, da ein Santolbaum und weiter hinten noch andere Obstbäume. Most of them were here already during Rizal's time. Die meisten der Bäume standen schon zu Rizals Zeiten hier, auf dem guten Boden von Los Baños. Es gibt Enten, Katzen und Hunde. Diese waren auch zu Rizals Zeiten schon domestiziert. Ja, das ist also mehr oder weniger die Flora und Fauna der Philippinen. In so einem kleinen Garten können wir so viele Dinge finden. Only in this place we can find a lot of things. Im Haus ist ein Museum untergebracht. Viele Fotos dokumentieren die Geschichte der einst in der Provinz Laguna beheimateten Familie Rizal. Eigentlich war das Museum noch geschlossen. Wim Nadera aber kennt die Leute, die das Haus pflegen und auch auf dem Grundstück leben. Auf dem Weg hat er ihnen ein Frühstück gekauft. Jetzt essen alle gemeinsam an einem Tisch unter den Bäumen. Und wir dürfen uns umsehen. Ein schwüles Lüftchen streicht durch die Zimmer. In Pacianos Schlafzimmer stehen noch seine alten Möbel. Auf einer Anrichte eine Plexiglasbox. Darin Originalausgaben des Noli und des Fili. So nennen die Filipinos die beiden großen Rizal-Romane liebevoll. Yeah, if you can take a picture of this. And this is the prototype of Noli me tangere and El Filibusterismo. Wie ist es für einen Filipino, 2 alte Rizal-Ausgaben zu sehen? Goosebumps. Gänsehaut. Because here I am. With the one, denn hier bin ich dem Mann so nah, mit dem und auch über den ich schon viel gesprochen habe. Hier gibt es Originalausgaben seiner Bücher. Ich glaube, dass die Indios, so nannten uns die Spanier früher, über José Rizals tragischen Tod sehr erschüttert waren. Deshalb beschäftigen wir uns bis heute so viel mit Rizal. Sogar der Plot von Noli me tangere wird immer wieder aufgegriffen. Immer wieder kehren in unseren Büchern die Helden verspätet nach Hause zurück. Genau wie einst Crisóstomo Ibarra. Ob nun bewusst oder unbewusst, die philippinische Literatur orientierte sich stark an Rizals Noli und Fili. José Rizal hat auch Wim Nadera inspiriert. Vor einigen Jahren schrieb er sein Rizalpabeto, sein Rizal-Alphabet. Eine Gedichtsammlung über die wichtigsten Stationen in José Rizals Leben. Zu jedem Buchstaben des Alphabets gibt es ein Stichwort und dazu ein Gedicht. Den Buchstaben A hat Nadera der Arte Metrica del Tagalog gewidmet, wie wir gleich hören werden. Tagalische Verskunst, so hieß ein Vortrag, den José Rizal im Jahr 1887 vor der Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte hielt. Womit er sich auch zum Linguisten qualifizierte. Es gab kaum etwas, was José Rizal nicht konnte. Arte Metrica del Tagalog. Ang sabi ng iba, masarap tumula. Ang sabi ni Rizal, kumporme sa tula, may tula-tulaan, may tunay na tula. Ang gusto niyang tula, may sukat at tugma. Ang sabi ng iba, masarap magsukat. Ang sabi ni Rizal, kumporme sa sukat. May panig na 12, may linya na 4. Ang gusto niyang sukat, tulad ni Balagtas. Ang sabi ng iba, masarap tumugma. Ang sabi ni Rizal, kumporme sa tugma. Patinig na tugma, katinig na tugma. Ang gusto niyang tugma, may lakas at hina. Ang sabi ng iba, masarap sumulat. Ang sabi ni Rizal, kumporme sa sulat. May nakakatawa, may nakakaiyak. Ang gusto niyang sulat, daig pa ang tabak. Ein Gedicht, das Rizals Essay aufgreift und humorvoll diskutiert. Uns tropft der Schweiß von der Stirn. Man muss sich der Hitze einfach ergeben, darf sich nicht widersetzen. Von der Veranda aus sieht man die Lagune. The ducks are trying to get interviewed too. And chickens? Yes, and chickens. Yeah, the local chickens. In einer solchen Umgebung wuchs José Rizal auf. Nicht in Los Baños, aber im nahegelegenen Calamba. Die Möbel aus Holz und Rattan, die Fußböden aus Bambus, mit Hühnern und Enten, Bäumen voller Obst, in tropischer Wärme. Als er 1896 in Manila hingerichtet wurde, trug er allerdings einen europäischen Anzug. José Rizal words to his brother Pociano, that now that I'm going to die. Hier stehen die letzten Worte, die José Rizal an seinen Bruder Pociano richtete. Er schrieb: Nun, da ich sterben werde, gelten dir meine letzten Worte. Ich bedauere es sehr, dich allein im Leben zurück und die ganze Verantwortung für die Familie allein tragen zu lassen, auch für unsere alten Eltern. Ich weiß, wie hart du gearbeitet hast, damit ich meinen Weg machen konnte. Ich denke aber, ich habe meine Zeit nicht verschwendet, mein Bruder. Wenn die Früchte bitter waren, so war das nicht meine Schuld. Es lag an den Umständen. Ich weiß, dass du meinetwegen viel gelitten hast. Deshalb sind dies meine letzten Worte. I am sorry. Es tut mir leid. In Fort Santiago in Manila am 29. Dezember 1896, der Tag vor seiner Exekution. Er starb am Morgen des 30. Dezember. Womit es mit der philippinischen Literatur aber keineswegs vorbei war, im Gegenteil. Seit dem 20. Jahrhundert entwickelt sie sich prächtig. Dazu gleich mehr in der langen Nacht der philippinischen Literatur. Ich bin Katharina Borchert und gleich geht's weiter mit meiner Kollegin Stefanie von Oppen. Zur Frankfurter Buchmesse erscheinen über 30 Neubücher aus den Philippinen. Romane, Sachbücher, Graphic Novels und Kinderbücher. Nach sehr viel klingt das nicht. Aber gemessen daran, dass in den vergangenen Jahren fast gar keine Literatur aus den Philippinen übersetzt wurde, darf man dies ruhig eine literarische Welle nennen. And you can ask anybody here if I allow the police this man to kill a human being kneeling down, or their hands are dried in surrender. But I've always told you that if you have to shoot, shoot them dead, shoot them dead. That's at the end of the problem. Mga bilin itatayimayin, isalin at ipatay sa mga sasaklawin ng bawat kagawaran, komisyon at ahensya na magkaalaman ng hatian ng ebidensya. Este puwersa, gawing reso, gawing memo, gawing... Das ist Rap aus den Philippinen. Der sehr politische Text wendet sich gegen Rodrigo Duterte, der von 2016 bis 2022 das Land mit harter Hand regiert hat. Er hat einen sogenannten Drogenkrieg geführt. Tausende wurden buchstäblich hingerichtet von Todesschwadronen. Die investigative Journalistin Patricia Evangelista hat darüber ein beeindruckendes, erzählendes Sachbuch geschrieben. Some People Need Killing. Ihr werden wir auch begegnen in diesem Kapitel der Langen Nacht, das ansonsten vor allem den Romanen gewidmet ist, die in diesem Herbst auf Deutsch erscheinen oder schon erschienen sind. Der wohl bekannteste Schriftsteller der Gegenwart ist José Dalisay. Er schreibt vor allem Kurzgeschichten. Seine zwei Romane gibt es schon seit 2023/2024 auf Deutsch. Ich komme aus einem Land ohne Schnee und Himbeeren. Stattdessen haben wir Sturzregen und Kokosnüsse. Wenn die Taifune kommen, fallen die Kokosnüsse in ihrem eigenen Regen. Ich kenne das. Und ich erinnere mich, wie ich eines frühen Morgens aufschreckte vom Heulen des Windes und von etwas, das sich für mich anhörte wie das Getrampel schwerer Pferdehufe zwischen den Baumreihen. Es war das Geräusch von vielen herunterfallenden Kokosnüssen, die im Matsch landeten. Große, ausgewachsene Nüsse, aus den Kronen gerissen vom peitschenden Wind. Mit Anbruch des Tages rannte ich mit den anderen Kindern zu den Plantagen. Und wir sammelten die Kokosnüsse auf, schleppten, rollten und kickten sie rüber zur Hütte der Frau, die daraus Bucayo zubereitete. Sie bezahlte uns 5 Centavos für jede Kokosnuss, die wir von den Feldern anderer Bauern einsammelten, und wir lungerten herum, während sie das weiße Fleisch raspelte und portionsweise in einen Topf randvoll mit simmerndem Sirup tauchte. Ich erinnere mich gut daran, die Ausdünstungen der nassen Erde und die überwältigende Süße gezuckerter Kokosnuss. Später an diesem Morgen ging ich zum Strand, um zu sehen, wie hoch das Wasser stand. Und es stand tatsächlich hoch, sah hässlich aus, streifte die Ränder von Kang Leon mit einem dreckigen braunen Schaum und spie geschwärzte Holzstämme, Palmwedel, Stücke von Seilen und merkwürdige Brocken aus buntem Plastik auf den Strand vor der Küstenstraße aus. So beginnt José Dalisays wohl bekanntester Roman, Killing Time in a Warm Place. Schon diese wenigen Zeilen zeigen einen deutlichen Bruch. Die Idylle einer Kindheit auf dem Land, die faszinierenden Kokosnüsse mit ihrem köstlichen Inneren einerseits, die ständige Bedrohung durch Taifune und das verdreckte Meer auf der anderen Seite. Dalisay ist 1954 geboren. Und als er 9 Jahre alt war, kam Ferdinand Marcos an die Macht. Er ist der wohl berüchtigste Diktator des postkolonial geprägten Archipels. Unter seiner Präsidentschaft, die insgesamt 20 Jahre währte, wurde Anfang der 70er Jahre das Kriegsrecht eingeführt. Oppositionelle verschwanden, wurden ermordet oder landeten im Gefängnis. So auch José Dalisay. Als Student schloss er sich einer maoistischen Gruppe an, die Ferdinand Marcos und den feudalen, korrupten Strukturen des Landes den Kampf angesagt hatte. Darum geht es in dem Roman. Sie seien damals sogar bereit gewesen, zur Waffe zu greifen, erinnert sich José Dalisay. Das war unsere Idee, Revolution. Zu den Waffen zu greifen und unsere Leute zu verteidigen und den Feind zu vernichten. Wie auch immer, wie bei vielen Revolutionen, hat sich die Revolution selbst demontiert. Eine Fraktion kämpfte gegen die andere. Und es kam eine Periode der Dunkelheit. Es wurde auch zynisch. Aber diese Studentenproteste und diese Entwicklungen gab es damals ja überall in der Welt. In meinem zweiten Studienjahr rannte ich in blinder Panik genau über dieses Gelände, aufgepeitscht vom Gewehrfeuer. Die Universität wurde vom Militär belagert. Wir hatten Barrikaden aus Tischen, Bänken und Stühlen errichtet. Ganz nah an der Stelle, von der aus ich die Schulpferde bewundert hatte. Wir lagerten hinter der provisorischen Mauer, Studenten wie Professoren, hörten den Reden zu und sangen revolutionäre Lieder. Unsere Körper waren kalt, unser Atem warm. Man sprach über Ferdinand Marcos zusammengezogene Legionen. Knüppelschwingende Bereitschaftspolizei in Khaki-Uniform und kobaltblauen Helmen. Die Armee in ihrer Arbeitsuniform mit Jeeps und Schnellfeuerwaffen. Die Emissionäre beider Seiten verhandelten schon den ganzen Morgen lang. Colonels debattierten mit Vizepräsidenten der Uni, während wir die Soldaten beobachteten und Papiergranaten in deren Richtung schleuderten, mit solch unmissverständlichen Botschaften wie Hund. Ich warf einige von ihnen rüber mit der vollen Überzeugung eines 17-Jährigen. Wir alle fühlten uns wie 17. Genau um 5 Uhr nachmittags gab jemand hinter den Jeeps den Befehl, uns zu vertreiben. Tränengasgranaten explodierten auf unserer Seite und wir verließen unsere Stellung, liefen vorsichtig und langsam in kleinen Gruppen die Allee hinunter und duckten uns ins Gras, als die Jeeps losrollten und die Möbel zu Kleinholz machten. Die sogenannte Infanterie bewegte sich hinter ihnen wie ein vielbeiniges Insekt, das plötzlich geweckt seine Stacheln zeigt. Wir stolperten, versammelten uns, liefen auseinander und kamen wieder zusammen. Ich ergriff Ninas Hand nach dem ersten Tränengaseinsatz und ließ sie nicht mehr los, bis wir den Rasen überquert hatten. Wir versteckten uns in einem Schrank voller Reinigungsmittel. José Dalisay kam in ein Gefangenenlager, wo er viele seiner Mitstreiter wieder traf. Bei Sonnenuntergang saßen wir für gewöhnlich in Reihen an langen Bänken, den Blick nach Westen gerichtet, wo die Stadt lag, und starrten durch den Stacheldraht auf den Himmel, der sich in ein geflecktes Meer aus Rosa und Orange und Lila verwandelte. Wir klopften auf Oberschenkel und Schultern, tauschten Zigaretten und Schokoriegel aus, sprachen uns gegenseitig Mut zu, siebten die Nachrichten des Tages durch das hoffnungslos ungleiche Raster unserer Meinungen. Wir bildeten eine Gesellschaft, wie wir sie kannten, imitierten ihre Geräusche, während wir darauf warteten, dass die Dunkelheit die Oberhand gewann. When this book first came out in the early 1990s, als dieses Buch rauskam in den frühen 1990ern, wir dachten, dass das 21. Jahrhundert ein besserer Ort sein würde. Wir hatten all diese Hoffnung, dass die Zeit der Diktatoren vorbei sei. Und jetzt haben wir sogar schlimmere. Zu den Schlimmsten, die nach Marcos kamen, gehörte Rodrigo Duterte. Und, es klingt nach Ironie der Geschichte, heute ist Ferdinand Marcos Junior Präsident. Und Sara Duterte, die Tochter Dutertes, seine Stellvertreterin. José Dalisay hat Generationen philippinischer Schriftsteller und Schriftstellerinnen geprägt. Sie nennen ihn auch zärtlich Butch. Er hat an der Universität der Philippinen Diliman kreatives Schreiben unterrichtet. Well, when I teach English or American literature, I tell my students that we are not studying English or American literature to be Englishmen or American. Wenn ich englische oder amerikanische Literatur unterrichte, sage ich meinen Studenten, wir lesen das nicht, damit ihr Amerikaner werdet, sondern gute Filipinos. Es geht allerdings darum, die Amerikaner zu verstehen. Und ich denke, wir verstehen sie besser als sie uns. Sie wissen wahrscheinlich gar nicht, wo die Philippinen sind. Es ist auch eine Form der Selbstfindung, diese Mystifizierung der USA abzulegen, dass die etwas Besseres sind als wir. Die Auseinandersetzung mit der sogenannten kolonialen Mentalität, die auch fast 80 Jahre nach der Unabhängigkeit noch prägend ist, wird in der philippinischen Literatur häufig verhandelt, auch bei José Dalisay. What inspires me is the life of ordinary people. whether they live in the country or the city. Now, most of my characters in my fiction live in the city. Was mich inspiriert, ist das Leben der normalen Leute, ob sie auf dem Land oder in der Stadt leben. Die meisten meiner Protagonisten sind allerdings Stadtmenschen. Und ich versuche, das Außergewöhnliche im Gewöhnlichen zu finden. Wie ist es möglich, in der Not mit großen Schwierigkeiten in Würde zu überleben? Recently in my own work, I have been thinking a lot about the need to produce a literature of hope. Gerade kürzlich erst habe ich darüber nachgedacht, wie ich eine Literatur der Hoffnung kreieren kann. Ich lese so viel Deprimierendes und es ist zu leicht für einen Künstler heute pessimistisch zu sein. Das Wichtigste ist, die Möglichkeit von Frieden und Gerechtigkeit und Fortschritt zu sehen. Allerdings nicht in einer romantischen Weise. Und das ist schwierig. Und es geht nicht darum, reich zu sein, aber zumindest in Würde zu leben und etwas mit deinem Leben anfangen zu können. Wenn José Dalisay davon spricht, dass er versucht, seinen Studenten ein positives Bewusstsein für ihre philippinische Herkunft zu vermitteln, dann spielt das allgemein, besonders in der Mittelschicht, eine große Rolle. Das beobachtet auch die Schriftstellerin und Übersetzerin Annette Hook. Das ist zum Beispiel neu, dass sich sogar so OberschichtspolitikerInnen gern in indigenen Kleidern zeigen, zu empfängen. Das gab es in den 90er Jahren nicht. Und das ist dann auch kontrovers. Ist das Appropriation oder ist das quasi im Gegenteil eine Wertschätzung der indigenen Kulturen? Das ist sehr im Fluss. Es gibt eine recht progressive Gesetzeslage zu den Landrechten von indigenen Gruppen. Die Umsetzung ist dann etwas anderes. Aber es gibt zumindest den Willen der zentralen Regierung, auch da etwas zu tun, damit das, was geblieben ist von diesen Kulturen, auch zu bewahren und dafür zu schauen, dass das tradiert wird an neue Generationen. Die Schweizerin Annette Hook ist wohl bislang die einzige Übersetzerin, die aus dem Tagalog respektive Filipino ins Deutsche übersetzen kann. In den 1990ern hat sie länger auf den Philippinen gelebt und ist zu einer Expertin für das Land geworden, auch für die Literatur. Bücher sind relativ schwer erhältlich. Also es ist gar nicht so einfach, Bücher zu kaufen. Die Philippinen sind aber ein Erzählland, würde ich sagen. Es gibt sehr viele Leute, die man antrifft, die sehr gut erzählen können. Es gibt auch noch eine lebendige mündliche Literatur in eher Berggebieten. Dann wird sehr viel gerappt. Es wird Lyrik vertont, es gibt eine sehr lebendige Musikszene. Also wenn ich jetzt Literatur weiter begreife als einfach den Buchmarkt, dann ist es für mich ein sehr literarisches Land. Annette Hooks Mission war und ist es, Bücher in den deutschen Sprachraum zu vermitteln. Zunächst hatte sie es vergeblich versucht, Verlagen Romane anzubieten, die sie aus dem Tagalog übersetzen wollte, bis sie der Lyrikerin Luna Sikat Kleto begegnete. Dann dachte ich, Lyrik ist sowieso außerhalb aller Marktmechanismen. Da könnte das eher klappen als jetzt mit Romanen. Und so war es dann auch. Wir haben die Gedichte sehr entsprochen, weil sie aus einem Milieu kommt, das ich sehr gut kenne. Und es war so eigentlich meine eigene Lebenszeit reflektiert in diesen Gedichten, die über 30 Jahre geschrieben wurden. Und dann habe ich diesen sehr kleinen Verlag Tinker Tinker in Winterthur, ein Einmann-Verlag geführt von Mario Lüscher, gefunden, der einfach Spaß hatte an diesem Projekt. Luna Sikat Kleto ist eine Schülerin von José Dalisay und unterrichtet inzwischen selbst kreatives Schreiben. Der Gedichtband Offenes Meer versammelt Gedichte der letzten 30 Jahre. Ich habe mit Luna Sikat Kleto in ihrem Gedichtband geblättert. I'm also proud of this work. Ich bin stolz auch auf dieses Gedicht. Awit ng isang libo at isang milyong anyo. It plays with the idea that we think as human beings that we are. Es spielt mit der Idee, dass wir denken, dass wir das Zentrum der Welt sind. Ich habe mich immer gefragt, wie Vögel oder Fische sich selbst wahrnehmen. Ich wollte immer gerne in eine andere Spezies eintauchen. Und ich fragte mich, wie ich das wohl empfinden würde. Es geht auch um den ewigen Zirkel des Lebens. So, there is a line that says, Nanggaling lamang ako sa kaluluwa ng uwak at lumipad sa kagubatan at bundok. Naging uwak, nagutom at umiyak, nangusap at namatay na parang isang uwak. I simply followed the imagined path of the life cycle. Ich folge der Vorstellung vom Leben dieser Wesen und ich verbinde sie mit unserer Existenz zwischen Leben und Tod. Ich kam gerade aus der Seele einer Krähe und flog über Wald und Berg. Ich war eine Krähe. War eine Krähe hungrig in Tränen und sprach und starb wie eine Krähe. Da lag ein toter Fisch auf der Wiese und ich zwängte mich zwischen die Gräte und sein Fleisch. Wurde ein Fisch, ein toter Fisch, aufgebläht, stinkend, verwesend, vom Wasser weggespült, im Wind, im Moos, in den Därmen eines anderen Fischs, im Stein, in Wellen. Wieder und wieder erfahre ich die Verwirrung des Lebens. Da kommt meine Kraft her, zurückzukehren, wieder und wieder. Ich bin verwest, wurde von einem Wurm gefressen, von Erde vergiftet, wurde Asche der Erinnerung, habe mein Gefühl getötet, zuerst das Gedächtnis. Eine Wachstuchgestalt lässt sich im Wind treiben. Kommt mir entgegen in einer von 1.001.000.000 Formen. Die Natur, das Meer natürlich, das den Archipel umgibt, der Wind, das Licht spielen eine große Rolle in Luna Kletos Lyrik. Und sie findet starke Metaphern. Sie spielt auch auf politische Themen an. In ihrem Gedicht Makiling und Museum geht es um zwei monumentale Gebäude, eine Kunstschule und das Metropolitan Museum of Manila, die auf Initiative der Frau des Diktators Marcos Imelda gebaut wurden. Auch Autobiografisches hat sie verarbeitet, wie das Gedicht Zusammenkunft. It's about a family reunion in my grandmother's place. Da geht es um ein Familientreffen im Haus meiner Großmutter. Ich beschreibe das Ereignis. Es gibt viel zu essen. Die Gäste kommen mit den üblichen mitgebrachten Speisen. Jede Familie hat ihre eigene Dynamik und nicht jeder wird gleich behandelt. Es ist eine gute Metapher für ein Land, wie diese Dynamik arbeitet. Du musst Wohlstand haben. Du musst eine Karriere gemacht haben, um respektiert zu werden. Zusammenkunft in Tandang Sora. Essen im Überfluss. Brathähnchen, Mechado, gefüllter Bangus, Reisnudeln, Patatim, Black Forest Cake und reife Mangos. In der Küche sind Helferinnen mit dem Abräumen von Geschirr beschäftigt. Sie tragen den Namen der Familie, sind aber getränkt, begraben in Schulden und Schuld. Jedes Gedeck dient ihnen als Wechsel wieder die Armut. Für ein Visum, Schulgebühren, Abzahlung eines Taxis oder Jeeps. Auf der Veranda sitzt nur der innere Kreis. Da wird geprahlt. Diplome, hohe Löhne, das Passwort einer Firma, die berühmt ist auf dem Berg der Formulare. Der Graduierte, ein Enkel mit verkniffenem Gesicht. Verwandte, die aus Übersee zurückgekommen sind. Hast du ihn noch nicht kennengelernt? Der überall Gold am Körper trägt. Und früher sind ihm die Zehennägel abgestorben. Der sich jetzt hübsch fühlt mit seiner Ray-Ban. Verwandte, die aus Übersee zurückgekommen sind. Hunderttausende Filipinos arbeiten außerhalb des Landes. Die meisten als Pflegekräfte, als Haushaltshilfen, als Seeleute. Oft ist es selbst mit akademischer Ausbildung finanziell attraktiver, einem weniger qualifizierten Job im Ausland nachzugehen. Große Teile des philippinischen Bruttosozialprodukts speisen sich aus dem Geld, das von dort an die Verwandtschaft überwiesen wird. Auch Sioni aus dem Roman »Ein ziemlich böses Mädchen« von Jessica Zafra arbeitet auf einem Kreuzfahrtschiff als Köchin, statt ihrem Lehrerinnenberuf nachzugehen. Doch als sie von einem unzuverlässigen Seemann schwanger wird, entscheidet sie sich, mit ihrem Kind zurück nach Manila zu gehen. Sioni konnte nicht weiter auf Kreuzfahrtschiffen arbeiten. Sie hatte berechtigterweise die Sorge, dass ihre Familie in San Andrés nicht in der Lage war, ihr Kind großzuziehen, während sie die Meere durchsegelte und dabei riesige Mengen Essen kochte. Ihr Kind brauchte ihre ganze Aufmerksamkeit. Denn Sioni hatte entschieden, Guarda habe eine Bestimmung. Sie verdiente eine ordentliche Erziehung unter anständigen, gebildeten Menschen, die wussten, welche Gabel man zu welchem Gang benutzte. Zu behaupten, dass Sioni ihren Genpool gering schätzte, war noch freundlich ausgedrückt. Sie war der Meinung, er müsste mit Chlor behandelt werden. Ihr Ehemann, den sie leidenschaftlich liebte, war eine einzige Enttäuschung. Aber Guarda war für etwas Großes bestimmt. Sie sah zu der Zeit noch nicht danach aus, in Kissen gebettet und vor sich hin brabbelnd, während sie mit ihren Wurstfingern fröhlich einen Teddybären strangulierte. Mit 9 Monaten konnte das Kind aufstehen und sich hinsetzen, aber es zeigte kein Interesse, laufen zu lernen. Jedoch konnte es flüssig sprechen. Kein Mama-Dada-Bubu-Geplapper, sondern sich unterhalten, wie eine Erwachsene. Die Autorin Jessica Zafra ist ehemalige Fernseh- und Radiomoderatorin und eine der bekanntesten und bissigsten Kolumnistinnen der Philippinen. Gerade auch unter den jungen Intellektuellen genießt sie hohes Ansehen. Das Romandebüt »Ein ziemlich böses Mädchen« der heute 60-Jährigen kam auf den Philippinen 2021 heraus und ist jetzt auf Deutsch im Transitverlag erschienen. Ich schrieb meine Kolumnen, bis ich zu dem Punkt kam, an dem ich dachte, ich lebe nur noch, um Stoff für meine Kolumnen zu haben. Das war eine traurige Erkenntnis. Und ich wurde älter und stellte fest, dass ich noch nie einen Roman geschrieben habe. Kurz danach entschied ich mich, mit den Kolumnen aufzuhören. Ich hatte keinen neuen Job, aber ich fragte mich, was habe ich eigentlich mit meinem Leben bisher gemacht? Ihr Debüt spielt zur Zeit des Diktators Marcos. Eine Zeit, die Jessica Zafra ähnlich wie Dalisay und Kleto prägte und auf die sie ihren ganz eigenen Blick hat. Im philippinischen Charakter ist eine instinktive Neigung zum Feiern angelegt, die sich besonders ausgeprägt in Zeiten der Not zeigt. Diese muss es bereits vor Ankunft der spanischen Kolonialisten gegeben haben. Magellans Chronist Pigafetta berichtet, wie die Einwohner der Inseln auf das Erscheinen großer, hungriger, weißer und bewaffneter Männer reagierten. Nämlich, indem sie eine Party schmissen. Ganz egal, wie man es dreht, es wäre eine absolute Unverschämtheit gewesen, seine Gastgeber abzumurksen. 1972, als der Diktator Marcos das Kriegsrecht verhängte und es den Menschen verboten war, zwischen Mitternacht und 4 Uhr morgens das Haus zu verlassen, hatte das keine Beeinträchtigung des sozialen Lebens zur Folge. Die Leute schliefen einfach bei anderen und feierten nächtelang Partys, kein Problem. 1986, als auf Reformen drängende Soldaten gegen Marcos rebellierten und sich in einem Armeekomplex in Manila verbarrikadierten, versammelten sich die Leute auf dem Highway außerhalb des Stützpunktes, um ihre Unterstützung zu demonstrieren. Nicht viel später hatte sich die Versammlung in ein einziges Fest verwandelt. Die Demonstrationen gegen den Diktator sorgen in dem vornehmen Haushalt, in dem Sioni und Guarda leben, für Unruhe. Die wohlhabende Familie, für die Sioni arbeitet, fürchtet, dass die Aufständischen sich auch gegen sie wenden könnten. Sioni indessen hat vor allem die Zukunft ihrer klugen Tochter im Kopf. Darin sieht Zafra Parallelen zu ihrer eigenen Jugend. Meine Mutter, die vor ein paar Jahren gestorben ist, war sehr ehrgeizig mit mir, auf sehr unrealistische Weise. Viele Eltern sind so wie diese chinesischen Tigermütter. Neben guten Leistungen in der Schule sollst du gut singen, auf Händen tanzen und beim Familienfest sollst du die unterhaltsamste sein. Jessica Zafra studierte unter anderem vergleichende Literaturwissenschaften bei José Dalisay. Das Schreiben lernte Zafra durch exzessives Lesen, sagt sie. Als sie in den 1980ern studierte, war das vor allem amerikanische Literatur. Vorbild für den Coming-of-Age-Roman über Guarda sei J.D. Salingers Klassiker »Der Fänger im Roggen« gewesen. Guardas Mutter im Roman träumt von einer Bildungskarriere ihrer Tochter. Erst an einer guten Schule, dann an einer amerikanischen Universität. Eigentlich sind wir unabhängig, aber uneigentlich. Meine Eltern wurden als Boomer geboren, zur Zeit der amerikanischen Besatzung. Sie waren extrem auf die USA ausgerichtet. Der philippinische Traum ist es, ein Amerikaner zu sein. Auswanderung war schon immer eine praktikable Option für die ambitionierte philippinische Bourgeoisie. Wenn man sich in der Schule gut anstellte und die Eltern nicht Teil der feudalistischen, landbesitzenden lokalen Eliten waren, ging man ins Ausland und versuchte dort sein Glück. So konnte man von Zeit zu Zeit der Heimat im Triumphzug einen Besuch abstatten, seiner Verwunderung über die Rückständigkeit der Philippinen Ausdruck verleihen. Guada erweist sich als scharfe Beobachterin der Klassenunterschiede. Die Mutter hat ihre Arbeit als Lehrerin an den Nagel gehängt, kocht für die schwer reiche Familie der Almagros und wohnt mit Guada auf deren Anwesen. Für Guada eine zweischneidige Erfahrung. Einerseits genießt sie durchaus den Luxus, andererseits muss sie eine völlig devote Mutter erleben, die wie ein Mensch zweiter Klasse behandelt wird. Von ihrem konflikthaften Verhältnis erzählen ihre Tagebucheinträge. Ich bin hier, weil meine Mutter so will. Ich möchte, dass du eine Chance kriegst, sagt sie immer. Alles, was ich mache, mache ich für dich. Als ob ihr Leben ein einziges Unglück wäre. Sie nimmt mich aus der Schule, wo ich glücklich bin, und steckt mich in dieses Drecksloch. Ich kann gar nicht sagen, wie ich diese scheiß Schule hasse. In der neuen Schule wird Guada von den Mitschülern teilweise sadistisch gemobbt. Und die Tochter des Hauses, die mit ihr in die gleiche Klasse geht, bekommt die besseren Noten, obwohl sie bei ihr abgeschrieben hat. Guadas großer Trost im Leben sind die Katzen, die in den Straßen Manilas herumstreunen. Die liebt und füttert sie. Auch das hat sie mit der Autorin gemein. Und als Guada irgendwann zu einer mutigen, selbstbestimmten Entscheidung kommt, ist eine Glückskatze im Spiel. Auch wenn viele Fans die Kolumnen von Jessica Zafra vermissen, ihr erster Roman, Ein ziemlich böses Mädchen, ist auf den Philippinen sehr erfolgreich. Damit steht er in bester Tradition mit anderen Romanen von Frauen. Wie Die 70er von Lualhati Bautista zum Beispiel, von Annette Huck aus dem Tagalog ins Deutsche übersetzt. Der ist gerade im Orlando Verlag erschienen. Er ist sehr umgangssprachlich geschrieben, was in den 70er Jahren eine Provokation war. Und er hat eine ähnlich satirisch-ironische Anmutung wie das Buch von Jessica Zafra. Protagonistin Amanda Bartolomé gehört mit ihrer Familie zur Mittelschicht von Manila. Sie zieht ihre 5 Söhne in der Zeit des Kriegsrechts groß, setzt sich mit den politischen sowie innerfamiliären Widersprüchen auseinander und behauptet sich als Frau in einem männlich geprägten Haushalt. Das war ein Kampf von Angesicht zu Angesicht. Zorn in Julians Blick. Und auch ich blitzte vor Wut, schrie ihn an, hörte erstaunt wieder auf, aber ich entschuldigte mich nicht. Warum sollte ich? Ich hatte die Nase voll davon, Mädchen für alles zu sein. Für die Drecksarbeit war immer nur ich zuständig. Dann wollte ich mir selbst erklären, warum plötzlich ganz neue Gedanken in mir aufpoppten. Zum Beispiel die Idee, dass Gebären eine Macht sei, über die die Frauen verfügten. Während bei uns immer Julian der Boss war und ich sitting pretty, auch wenn mich Probleme in die Knie zwangen. Was willst du denn, was ich mit deinem Sohn mache? Hörte ich Julian fragen. In den Senkel stellen, abstellen, anbinden? Ich sagte doch, sprich mit ihm, gab ich scharf zurück. Was soll ich ihm denn sagen? Warum fragst du mich das? Julian war aufgestanden. Ich muss mir zuerst überlegen, was ich sagen werde. Er schien bereit, wendete sich ab, drehte sich dann doch nochmal zu mir um, zeigte mit dem Finger auf mich und sagte, achte auf deinen Ton, Amanda, wenn du mit mir sprichst, vielleicht hast du es vergessen, ich bin dein Mann. Und ging aus dem Zimmer, schlug die Tür hinter sich zu. Da musste ich mich erst fassen, nicht weil er die Tür zugeschlagen hatte, sondern weil mich seine Worte nicht losließen. Weil Mann? Sei er der Boss. Die 70er erschien 1983 und wurde zum Bestseller. Es soll der erste Roman auf Tagalog gewesen sein, der offen die politischen Verhältnisse anprangert und das durch eine Protagonistin in Gestalt einer bürgerlichen Ehefrau. Die Autorin Lualhati Bautista ist die erste Autorin, die ich gelesen habe, noch als junge Frau, als ich da auf den Philippinen wohnte. Ihre Werke waren eine Art Teamsong der Frauenbewegung, zu der ich da gehörte. Und sie hat auch viele Drehbücher geschrieben. Und dieser Roman, Die 70er, ist quasi ein Monolog einer Mutter von 5 Söhnen während der Zeit des Kriegsrechts. Und mit den Söhnen und ihrem Mann kommt ein Problem ums andere in ihr wohlbehütetes Mittelstandshaus ein. Irgendwann pflegt sie einen verletzten Untergrundkämpfer. Der andere Sohn geht in die USA und wird Teil der US Navy. Und Lualhati Bautista gab Frauen eine Stimme über ihre Figuren, wie sie vorher in der philippinischen Literatur nicht zu hören waren. Und das war sehr belebend. Sie hat auch aktiv als Autorin sehr viele jüngere Frauen und Autorinnen unterstützt. Für Annette Hug war die Frauenbewegung, die sie Anfang der 1990er auf den Philippinen vorfand, einer der Gründe, warum sie dort so lange gelebt hat. Auch ich war in dieser Zeit mehrere Monate dort und war beeindruckt, wie viele Frauengruppen es gab und wie selbstbewusst diese den patriarchalen Strukturen den Kampf angesagt hatten. Eine andere erstaunliche Beobachtung machte Annette Hug bezüglich des Umgangs mit Homosexualität. Also ich kann sagen, ich selbst war damals mit einer philippinischen Frau zusammen. Ich war da eher so Tomboy, also eine Art Frau, die aber eher ein bisschen männlich ist. Ich habe das als total befreiend erlebt, als ich aus der Schweiz dahin kam, weil ich fand, das ist viel fluider mit diesen Geschlechterzuschreibungen. Und im Alltag sieht man einfach auch viel mehr Leute, die irgendwo dazwischen, drüber, drunter anders sind. Man geht davon aus, das gibt's halt. Und so gibt es auf den Philippinen natürlich auch jede Menge queere Literatur. Ein Roman oder eher eine Sammlung von Erzählungen rund um den schwulen Victor kam erst kürzlich in deutscher Übersetzung im Albino Verlag heraus. Der Junge aus Ilocos. Dem Autor Blaise Campo Gacoscos, einem untersetzten Mann im Hawaii-Hemd und mit einem breiten, freundlichen Gesicht, begegne ich in Manila. Er arbeitet vorwiegend in der Werbebranche. Das Buch ist sein Debüt. Wenn er vom gesellschaftlichen Umgang mit Homosexualität in seinem Land in den 1990ern spricht, hört sich das nicht ganz so optimistisch an wie bei Annette Hug. Er erzählt von einer Anthologie, die er damals gelesen hat, Letlet oder Coming Out. Du konntest das nur heimlich kaufen und ebenso heimlich lesen im Badezimmer. Aber das ist heute anders. Dieses Buch hat den Durchbruch für Autoren, für die homosexuelle Literatur geschaffen. Victor kannte das Spiel aus der Schule. Die Mädchen sprangen über ein aufgespanntes Gummiband, wodurch ihre Röcke so weit nach oben flogen, dass ihre Oberschenkel und Unterwäsche zu sehen waren. Die Jungs aus den höheren Klassenstufen drängten sich um sie herum, um die Schwerkraft trotzenden Sprünge jedes einzelnen Mädchens mit begierigen Blicken zu verfolgen. Er selbst stand zwischen ihnen und beobachtete die Bewegungen der Mädchen, als handle es sich um ein wissenschaftliches Experiment. Eines Nachmittags spielte Victor, von der Sonne gebräunt, das Gummihüpfspiel mit seinem Bruder und seinen Cousinen. Als ein Transporter die Straße entlang raste und dabei jedes Blatt und jeden Grashalm mit feinem Staub bedeckte. Der Transporter hielt vorm Haus der Nachbarn und eine Frau Mitte 40 stieg aus. Ihr folgte ein Junge, um die 10, wie Victor, und streckte sich. Er musterte zuerst die Mädchen und dann Victor, der seinen Blick starr und stumm erwiderte. Der Junge war hoch aufgeschossen und seine Haut war weiß wie Milch. Vom Drang erfasst, den Neuankömmling zu beeindrucken, wies Victor seine Spielgefährten an, das Gummiband höher zu spannen. Er rollte die Aufschläge seiner kurzen Hose bis zu den Oberschenkeln hoch und rannte auf das Gummi zu. Er hob beide Arme und machte einen Handstand, wobei er das Gummiband mit den Zehenspitzen streifte und landete anschließend auf den Füßen. Ein perfekter Salto. Während er sich den Schmutz von den Händen wischte, warf er einen Blick über die Schulter. Aber der Junge war bereits ins Haus gegangen. Die Erzählungen begleiten Viktor, der sich als Sohn einer alleinerziehenden Mutter immer wieder gedanklich mit der Frage nach seinem Vater befasst, durch seine Kindheit, seine gescheiterte Pianistenkarriere und sein Coming-out. Er beginnt, wie der Autor, in der Werbebranche zu arbeiten, hat diverse Männerbeziehungen, besucht ein Badehaus, das ein Treffpunkt der schwulen Szene ist. Eine beklemmende Begegnung mit einem Priester in der Sakristei verweist auf die ambivalente Rolle der Geistlichen in der katholischen Kirche. Als schwuler, kinderloser Mann übernimmt er schließlich die Verantwortung für seine alternde Mutter, zu der er immer ein schwieriges Verhältnis hatte. Am Ende sieht man die Mutter vor einer Bougainvillea, in die gerade die Sonne fällt. Das ist Viktor, der aufblüht, und dann nimmt Viktor ihren Arm. Das ist der Moment, wo die Mutter ihn endlich erkennt. Da verändert sich also etwas am Ende. Das Thema queere Literatur begegnet uns auch auf der Insel Negros, der Zuckerinsel, die wir auf der Pressereise besuchen. Dort, in der Stadt Dumaguete, treffen wir eine Schriftstellergewerkschaft. Sie heißt Buglas. Das ist der vorkoloniale Name für Negros. Der Vorsitzende Jan Rosales Casocot hat einige der Mitglieder in das Café einer Buchhandlung eingeladen. Während tropischer Regen auf das Dach prasselt, ordnet er im Gespräch sein Schreiben als Gay Literature ein, also schwule Literatur. Er lebt schon lange in Dumaguete. Dumaguete is very much a melting pot. I'm not sure if you have heard about the legend of Dumaguete ist wie ein Schmelztiegel. Hier leben Menschen aus der ganzen Welt. Und weißt du, woher der Name Dumaguete kommt? Früher, noch zur Zeit der Spanier, kamen Moros hierher, um Menschen zu kidnappen und zu versklaven. Der Name Dumaguete kommt also von Kidnappen. Dumaguete actually comes from that term called basically kidnapping of people. We have kind of transformed that. Aber wir haben das zum Positiven geändert. Wenn die Menschen hierher kommen, wollen sie meistens bleiben. Dumaguete ist international geprägt und hat etwa 130.000 Einwohner. Die Stadt bewirbt sich um den Titel UNESCO City of Literature. Es gibt viele Kunstgalerien und an der dortigen Silliman-Universität kann man auch kreatives Schreiben studieren. Dort unterrichtet auch Jan Rosales Casocot. Die Schriftstellergewerkschaft hat sich vor 5 Jahren gegründet, damit Schriftstellerinnen und Schriftsteller sich gegenseitig unterstützen und um Lesungen und Literaturfestivals zu organisieren. Auch eine Literaturzeitschrift gibt die Gruppe heraus. Ich habe am Anfang nur schwule Literatur geschrieben. Aber ich brauche immer eine Herausforderung. Darum habe ich inzwischen auch schon an Romance, Science Fiction und Fantasy geschrieben. Es macht mir Spaß, unterschiedliche Genres auszuprobieren. An der Silliman-Universität wird nicht nur kreatives Schreiben gelehrt, sondern auch Musik. Alkene Lamuna studiert Gesang und verabschiedet uns mit einem traditionellen Lied in der Sprache der Visayas, zu denen Negros gehört. Wir erinnern uns, Annette Huck hat gesagt, dass die Philippinen ein Land des Erzählens seien. Auch in den Volksliedern. Das Lied am Meeresstrand erzählt von den Wellen und wie sie sich mit der Seele verbinden. Bahai kubo kahit munti. Ang halaman doon ay sari-sari, singkamas at talong, sigarilyas at mani, sitaw, bataw, patani, kundol, patola, ubot, kalabasa, at saka meron pa, labanus, mustasa, sibuyas, kamatis, bawang at luya, sa paligid-ligid ay puno ng linga. Wir verlassen also die schöne Insel Negros und kehren zurück nach Manila. Hier ganz besonders, aber auch sonst überall auf den Philippinen, fand zwischen 2016 und 2022 der sogenannte Drogenkrieg von Präsident Rodrigo Duterte statt. Er, der seine vermeintliche Null-Toleranz-Politik zuvor schon als Bürgermeister der Stadt Davao ausprobiert hatte, überzog nun das ganze Land mit einer Politik der Willkür und des Schreckens. eine der schärfsten Widersacherinnen Dutertes, der sich mittlerweile in Den Haag vor dem Internationalen Gerichtshof verantworten muss, ist die investigative Journalistin Patricia Evangelista. Ich hatte sie schon erwähnt. Some People Need Killing heißt ihr erzählendes Sachbuch im Original. Eine Geschichte der Morde, die deutsche Fassung, erschienen im Culture Book Verlag. Ich konnte Patricia Evangelista zwar nicht in Manila treffen, habe aber später mit ihr telefoniert. Sie erzählt mir mit ihrer dunklen Stimme und während ihr Feuerzeug am anderen Ende der Leitung klickt, ihre Verlegerin hätte das Buch zum Erscheinen 2023 erst freigegeben, als sie im Flieger in die USA gesessen hätte. Dieses Prozedere war ihr nicht neu. There were occasions where there were stories that I was about to publish that were very high stakes. Da waren immer wieder Geschichten, die ich veröffentlichen wollte, die sehr heiß waren. There was one time when I was still working for Rappler that I did. Einmal, als ich noch bei der Zeitschrift Rappler war, habe ich eine Geschichte über das Outsourcen von Auftragsmorden an Bürgerwehren gemacht. Ich hatte den Namen des Polizisten genannt, der dafür verantwortlich war. Und Rappler hat mit der Veröffentlichung gewartet, bis das Flugzeug abgehoben hatte. Patricia Evangelista war nach der Veröffentlichung des Buches 6 Monate weg. Seitdem ist sie wieder in Manila. Dort hat sie jahrelang unermüdlich recherchiert. It mattered for the people we interviewed that we were there to have seen what they saw. In some cases, people would talk to me because they had seen me at some point in the crime scene. Für die Menschen, die wir interviewen, ist es wichtig, dass wir da waren und das gesehen haben, was sie auch gesehen hatten. Manchmal sprechen Menschen nur mit mir, weil sie mich schon mal in ihrem Umfeld gesehen haben. Also, wenn du von einem Mord hörst, gehst du zur Beerdigung und dann versuchst du mit der Familie zu sprechen. Manche schicken dich weg, weil sie schlechte Erfahrungen mit den Medien gemacht haben, weil irgendein Reporter das Foto eines Vaters veröffentlicht hat, der abgeschlachtet wie ein Schwein am Boden liegt. Because some reporter somewhere had published a photo of their father slaughtered like a pig on the ground. Es gibt sehr unterschiedliche Herangehensweisen an den Journalismus. Und wenn jemand etwas Schreckliches erlebt hat, dann schert er alle Journalisten über einen Kamm. Es ist also ein Privileg, wenn sie mit dir sprechen. Because it is a privilege for people to talk to you. Patricia Evangelista erzählt von ihren Recherchen als sehr persönliche Geschichte. Sie habe sich sogar vom Verlag dazu überreden lassen, aus der Ich-Perspektive zu schreiben. Sie geht in ihre eigene Familiengeschichte zurück, die eng mit der ihres Landes verbunden ist, und sie reflektiert immer wieder über die Sprache, die sie findet, um das Erlebte zu beschreiben. Aber auch darüber, was die Brutalität des Duterte-Regimes mit der Sprache gemacht hat. His language was grand, it was dramatic. It was also. Seine Sprache war groß, sie war dramatisch und brutal. Er sagte, der Fisch will Fett von den Körpern der Kriminellen essen. Er sagte, wenn das Kind deines Nachbarn drogenabhängig ist, dann bring es um. Du wirst den Eltern einen Gefallen tun. It will be a kindness to their parents. Meine Arbeit besteht darin, an Orte zu fahren, an denen Menschen gestorben sind. Ich packe meine Koffer, rede mit Überlebenden, schreibe meine Geschichten und kehre nach Hause zurück, um auf die nächste Katastrophe zu warten. Ich warte nie sehr lang. Ich kann von diesen Orten erzählen. Während des letzten Jahrzehnts gab es viele davon. Die Küstendörfer nach den Taifunen, wo man Babys in Rucksäcke packte, weil die Leichensäcke ausgegangen waren. Die Berghänge im Süden, wo Journalisten lebendig unter Schichten aus Autos und Leichen begraben wurden. Die Kornfelder im von Rebellen kontrollierten Hinterland und die Zeltstädte außerhalb verbrannter Dörfer. Die Hinterzimmer, in denen Mütter flüsternd von ihren Kindern sprachen, die sie aus Verzweiflung abgetrieben hatten. Seit seine Exzellenz Präsident Rodrigo Roa Duterte gewählt wurde, habe ich eine Handvoll neuer Wörter gesammelt. Sie wechseln durch, tauschen die Plätze, wiederholen sich immerfort. Töten zum Beispiel. Mein Präsident benutzt dieses Wort oft. Er sagt es mindestens 1254 Mal während der ersten 6 Monate seiner Präsidentschaft. Zu unterschiedlichen Anlässen und bezogen auf zahlreiche Feinde. Er sagt es zu 4-jährigen Pfadfindern, wobei er versprach, die Menschen zu töten, die sich ihrer Zukunft in den Weg stellten. Er sagte im Ausland beschäftigten Filipinos, für sie gäbe es zu Hause Jobs, in denen sie Drogenabhängige töteten. Er forderte Bürgermeister, die des Drogenhandels angeklagt waren, dazu auf, zu büßen, zurückzutreten oder zu sterben. Er drohte damit, Menschenrechtsaktivisten zu töten, sollte sich das Drogenproblem verschlimmern. Er sagte Polizisten, sie bekämen von ihm Medaillen für das Töten. Er versprach Journalisten, sie könnten zu legitimen Zielen von Mordanschlägen werden. Ich scherze nicht, sagte er auf einer Wahlkampfveranstaltung 2016. Wenn ich Präsident werde, weise ich das Militär und die Polizei an, diese Leute aufzustöbern und zu töten. Punkt. Die Geschichte von Lovelove gehört vielleicht zu den berührendsten in dem Buch. Lovelove ist ein 11-jähriges Mädchen, das mit ihrer Familie und vielen Geschwistern in einer der ärmsten Gegenden Manilas lebt. Ihre Eltern haben offiziell den Drogen abgeschworen und das bei der Polizei gemeldet. Doch eines Nachts dringen mehrere maskierte Männer der Bürgerwehr in ihre Wohnung ein, als der Vater das Baby auf dem Schoß hat. He turned his head and he managed to say one more word. He looked at Lovelove and he said, "Love." Und er drehte den Kopf und konnte gerade noch ein Wort sagen, Love, bevor die Kugel in seinen Kopf eindrang. Und das Blut ergoss sich über dem Baby. Und die Mutter schrie und flehte die Bewaffneten an, sie seien clean und würden keine Drogen mehr nehmen. Und dann stellte sich die dünne kleine Lovelove mit ihren braunen Beinen und den großen braunen Augen zwischen ihre Mutter und den Bewaffneten und schrie, er solle sie töten statt ihrer Mutter. Und die Männer gingen. Aber sie blieben nicht lange weg. Sie kamen wieder und einer baute sich vor Lovelovs Mutter auf, hob sein Gewehr und sagte, We are Duterte, und leerte das Magazin. Und Lovelovs Mutter starb auf ihren Knien. Sino ba yung mga pumasok? Pa, ba't kanila hawak sa braso? Na, natakot ako sa sigaw at ba si tatay parang aso? Wala lang ba't pinarin bigla sa bato? Eine gute Freundin von Patrizia Evangelista ist die Lyrikerin und Verlegerin Muki Katigbak La Cuesta. Auch sie wird mit einem Buch zur Buchmesse kommen. Mit ihrem Mann, dem philippinischen PEN-Vorsitzenden Serge La Cuesta, betreibt sie den Verlag Good Intentions, der vor allem Sachbücher herausgibt. Dort ist soeben der Textfotoband Healing, Heilung, erschienen, bisher nur auf Englisch. Er zeigt Bilder und erzählt die Geschichten der Überlebenden von Dutertes Drogenkrieg. Well, we're friends with an activist priest. His name is Flavie Villanueva. Wir sind mit einem Aktivisten befreundet, einem Priester. Der arbeitet mit Witwen und Waisen, die nach dem Drogenkrieg zurückgeblieben sind. Wir stellen uns viel zu selten die Frage, was nach dem Drogenkrieg passiert. Keiner fragt, wie die Überlebenden überleben. Was mit ihnen passiert? Schließen sie die Schule ab? Finden sie eine Arbeit? Sind sie es, die das Brot für ihre Familie verdienen, jetzt, wo ihre Mütter und Väter weg sind? Wir sollten diese Frage wirklich stellen. Wie überlebt ihr? In manchen Fällen fehlen beide Eltern und auch noch Geschwister. Es ist also eine Dokumentation über das Leben nach dem Drogenkrieg. Das Buch heißt Heilung. Und es ist die Frage, wie man geheilt werden kann, wenn man so etwas Schreckliches erlebt hat. Es sind viele verschiedene Journalisten, die die Geschichten der Menschen zusammengetragen haben. Und keiner von ihnen hätte geahnt, als das Projekt im Dezember 2024 startete, dass Rodrigo Duterte sich vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag würde verantworten müssen. And I'll tell you an example of one such mother, one of the most horrifying stories actually that I've heard. Und ich erzähle dir von einer Mutter, die eine der schlimmsten Geschichten erlebt hat. Als ich sie fragte, was sie sich wünscht von dem Buch, sagte sie, Rechenschaft. Ich möchte, dass die, die das zu verantworten haben, zur Rechenschaft gezogen werden. Wir haben uns damals im Dezember noch gefragt, wie soll das gehen? Und jetzt ist Duterte festgenommen worden. Wir schreiben also nicht nur die individuellen Geschichten auf, sondern dokumentieren, was dieser Präsident verbrochen hat. Die Bücher von Dalisay, Cleto, Zafra, Evangelista oder La Cuesta kann man in Manila nur in ausgesuchten Buchhandlungen finden. In den sogenannten National Bookstores sind vor allem Schreibwaren im Angebot. Die Kette Fully Booked bietet eher Bücher, die sich garantiert gut verkaufen, Krimis, Romance und Fantasy. Doch seit einiger Zeit gibt es einen neuen kleinen Buchladen im Erdgeschoss eines Bürohochhauses. Everything is fine. Katrina Stewart Santiago betreibt den Laden neben ihrer Doktorarbeit. Zunächst aber gründete sie einen kleinen Verlag. 2023 haben wir entschieden, diesen Ort hier als Buchladen zu eröffnen. Vorher hatten wir Pop-up-Events, bei denen wir die Bücher aus unserem kleinen Verlag verkauften. Und dann fingen wir an, auch andere Bücher aus kleinen Verlagen zu verkaufen. Schließlich wurde ein Laden daraus. Hier in der Gegend von Makati gibt es ein zahlungskräftiges und junges Publikum, das in den Büros und vor allem in den Callcenters arbeitet. Die englisch sprechenden Filipinos sind für die Betreiber von internationalen Callcenter attraktive Mitarbeiter. Und sie sind gewissermaßen die Overseas-Worker der digitalisierten Welt rund um den Globus und rund um die Uhr. Katrina Stewart Santiago wird diesmal nicht auf die Buchmesse reisen. Sie habe im vergangenen Jahr in Frankfurt festgestellt, dass dies eher etwas für große Verlage sei. Außerdem hat sie sich dem Boykott des Buchmessenauftritts angeschlossen wegen der deutschen Israel-Palästina-Politik. Auf die Bedeutung des Boykotts für die Philippinen als Guest of Honor und den Umgang damit kommen wir noch einmal zurück. I also have absolute respect for the people who are doing God's work, really, because it's a difficult exercise. Ich habe großen Respekt vor den Menschen, die da wirklich einen göttlichen Job machen mit dem Gastlandauftritt, denn es ist sehr schwierig für sie. Sie machen das ja zum ersten Mal. Und es ist zwar wichtig, eine klare Position gegenüber dem Boykott zu haben, aber zugleich voller Respekt zu sein für die Menschen, die sich da so engagieren. Und es kommt hinzu, ich als kleiner Verlag würde sowieso nicht von den Früchten ihrer Arbeit profitieren, aber es geht auch nicht um mich dabei. Natürlich wird es Leute geben, die davon profitieren, und das ist gut so. Während wir in dem Buchladen Everything is Fine stehen, kommen immer wieder Kunden rein. Es gibt viele englische Bücher aus kleinen philippinischen Verlagen, aber auch internationale Literatur. Aus Deutschland zum Beispiel steht da Kairos von Jenny Erpenbeck. Katrina Stewart Santiago verkauft aber auch Graphic Novels und Kinderbücher. Beides spielt auf den Philippinen eine große Rolle. Dazu gleich mehr im nächsten Kapitel. Isilang ka sa mundong ito, laking tuwa ng magulang mo, at ang kamay nila ang iyong ilaw. At ang nanay at tatay mo'y di malaman ang gagawin, pinamasdan pati pagtulong. Freddy Aguia ist einer der bekanntesten philippinischen Sänger und sein Lied Anak, zu Deutsch Kind, kennt wahrscheinlich jeder Filipino. Es erzählt von den Eltern und deren Freude, aber auch der Mühe, die sie haben, ihre Kinder großzuziehen. Es hat auch etwas moralisch-pädagogisches, ein Phänomen, das auch die Kinderbuchliteratur der Philippinen teilweise prägt. Die spielt in dem Land eine sehr große Rolle, auf Englisch, aber auch in den vielen verschiedenen Sprachen des Archipels. Ich habe mit der Grand Dame der Kinderbuchliteraturförderung gesprochen, Nini Santa Romana Cruz. Sie ist selbst in einem akademisch gebildeten Haushalt aufgewachsen und hatte von Kindesbeinen an Zugang zu Büchern. Als Kind habe ich Heidi gelesen, das mich damals zu Tränen gerührt hat. Heidi und viele andere Bücher aus den USA und Europa. Das hat sich in den letzten 20 Jahren enorm verändert. Die philippinischen Kinder sollen von klein auf lernen, dass sie eine eigene nationale Identität und Literatur haben. Allerdings sind Bücher unerschwinglich für sehr viele Filipinos. Das war an der Schule, an der Nini Santa Romana Cruz 30 Jahre lang unterrichtete, natürlich ganz anders. I felt guilty in that respect. So I said, I'm going to help the public schools. Und irgendwann bekam ich ein schlechtes Gewissen, als ich merkte, dass es an den öffentlichen Schulen kaum Bücher gibt. Wir haben eine Stiftung gegründet, die jungen Lehrern zeigen soll, Kindern die Liebe zu Büchern zu vermitteln. So we would give every fourth grade class. Wir haben dann jeder vierten Klasse ein Set von 40 Büchern gegeben. So konnte jedes Kind ein Buch haben und sie konnten sich untereinander austauschen. Wir haben besonders Wert darauf gelegt, dass sie philippinische Bücher kennenlernten. Damals gab es nur eine Handvoll davon. Darum haben wir noch eine Stiftung gegründet. Und heute sind wir stolz, wie viele Kinderbücher von philippinischen Autoren es gibt. Katharina Borchardt hatte Gelegenheit, mit Kinderbuchautoren zu sprechen. Hier erzählt sie von ihren Leseeindrücken. Wie gut, dass es Oscar Santos gibt. Der coole Kater gehört zu den Stray Cats, zu den Straßenkatzen von Manila. Er begleitet die 13-jährige Elisa auf ihrer Tour durch die Stadt. Denn Elisa sucht ihre Freundin Raquel. Die stammt aus einer armen Familie und ist plötzlich verschwunden. Neulich stellte Irene Sarmiento ihren Roman Stray Cats auf dem White Ravens Festival in München vor. Ihrem jungen Publikum erklärte sie zuerst einmal, wo genau die Megacity Manila eigentlich liegt. Und dann? And then later on, that's when I introduced the concept of magic realism to them. Dann habe ich ihnen erklärt, was magischer Realismus ist. Ich habe die Passage vorgelesen, in der Elisa auf Oscar Santos trifft. And I talked to them about how in magic realism. Da habe ich mit den Schülern darüber gesprochen, dass Magie Teil meiner Geschichten ist. Aber man muss unterscheiden. Die Philippinen sind real, ebenso unsere sozialen Probleme. These social problems that we have are real. Aber so ein sprechender Kater ist natürlich nicht real. In diesem Roman gibt es überhaupt viele folkloristische Elemente. Die sind typisch philippinisch. Elements of the story are so specifically Filipino. Zum Beispiel Pferde oder Baummenschen, vor denen man sich in Acht nehmen muss. Stray Cats ist eine magische Schnitzeljagd mit Krimi-Qualitäten. Neue Wegweiser findet Elisa oft in spirituellen Zusammenhängen. Hilfe findet sie in den schwer katholischen Philippinen, natürlich im Umfeld einer Kirche, aber auch beim Kräuterdoktor oder bei einer Wahrsagerin. Der Roman ist witzig erzählt, hat aber einen ernsten Hintergrund, sagt Irene Sarmiento, die inzwischen in den USA lebt. Ich bin auf den Philippinen aufgewachsen. Als Kind hatte ich eine Freundin namens Dada. Sie war etwa 5 Jahre alt und ich war 7. Sie kam aus einer ärmeren Familie. Wir haben uns oft getroffen und ich habe meine Spielsachen mit ihr geteilt. Sie war auch mal bei mir zu Hause. Aber dann war sie eines Tages verschwunden. Als ich einen unserer gemeinsamen Freunde fragte, was mit ihr passiert sei, sagte er mir, dass Dadas Vater sie verkauft habe. Ich weiß noch, dass ich mir darunter nichts vorstellen konnte. Ich war ja noch ein Kind. Nicht nur bei Irene Sarmiento verschwindet ein Kind. Auch die Jugendlichen in Candy Gourlays Roman Wild Song werden von Fremden mitgenommen. Allerdings nicht geraubt, sondern gelockt. Von einem Amerikaner namens Truman Hunt, der den Auftrag hat, eine große Gruppe philippinischer Ureinwohner in die USA zu bringen. Gourlays Roman spielt im Jahr 1904. Auf der Insel Luzon sucht Hunt Bergdörfer auf und wirbt für eine Reise in die USA. Es gebe da einen interessanten Job für Filipinos. Es hieße Weltausstellung, übersetzte Kinyo. An einem Ort namens St. Louis hatten sie eine prächtige Stadt mit weißen Gebäuden, großen Gärten und Wasserfällen gebaut. Nachts waren über der Stadt Himmelssterne gespannt, sodass es dort so hell war wie am Tag. Zigtausende Amerikaner würden nach St. Louis kommen, nur um uns zu sehen. Und auch Menschen aus der ganzen Welt. Die 16-jährige Lucky will mit. In ihrem Dorf fühlt sie sich unfrei, denn vieles ist ihr als Mädchen verboten. Amerika könnte ein Abenteuer werden. Truman Hunt verspricht den Filipinos 35 Cent Tageshonorar und in St. Louis ein eigenes Dorf. Heute nennt man das Völkerschau. Autorin Candy Gourlay hat viele Jahre lang zu den Menschen recherchiert, die damals Igorot genannt wurden. Das philippinische Dorf hieß eigentlich philippinisches Reservat. Es nahm einen großen Teil der Weltausstellung ein. Es war so um die 54 Hektar groß, riesig. Dort gab es Nachbildungen philippinischer Gebäude und sogar ganzer Dörfer der verschiedenen indigenen Völker. Es gab auch einen See. Mehr als 1000 Filipinos brachten sie dorthin. Allein von den kulturell sehr entwickelten Visayans waren 9 Stämme vertreten. Sie brachten Sänger und Opernkünstler mit. Es gab daher auch Opernaufführungen und handwerkliche Präsentationen. Die am wenigsten entwickelten Filipinos waren laut Messe die Igorots, die aus den Bergen geholt wurden. Ich glaube, es waren so um die 100 Igorots. Sie mussten ihr Dorf selbst aufbauen und sie mussten ihre Rituale aufführen. Rituale, die durch den falschen Ort und die falsche Zeit aber jeglichen Sinn verloren. Truman Hunt seufzte. Vielleicht sollten wir ein paar Dinge ändern. Die Messe wird 6 Monate dauern, uns bleibt also Zeit, die Dinge etwas aufzupeppen. Wie wäre es mit Singen oder Tanzen? Ich habe euch zu Hause tanzen sehen. Sam Cat sah aus, als hätte er ein großes Stück Ingwer verschluckt. Singen? Tanzen? Sagte er. Übersetze das, Kinyo. Wir tanzen, um den Geistern unserer Ahnen zu danken. Wir singen, um sie um Hilfe zu bitten. Die Geister unserer Ahnen sind nicht in Amerika. Es gibt keinen Grund zu singen und zu tanzen. Die Geister eurer Ahnen sind ein ziemlich egoistisches Pack, blaffte Truman Hunt. Bestimmt haben sie nichts dagegen, wenn ihr ein wenig Geld verdient. Geist oder Geld, das ist hier die Frage. Die räumliche Distanz zur Heimat unterbricht die Verbindung zu den Ahnen. Besonders schlimm ist es daher, wenn Filipinos auf der Reise sterben, denn ihre Geister finden dann den Heimweg nicht mehr. Auf feinfühlige Weise erzählt Candy Gourlay von der Abenteuerlust der Filipinos und zugleich von ihrer spirituellen Verzweiflung. Wild Song ist ein historischer und doch ganz aktueller Roman über Fremdheit und Migration. Seit über 30 Jahren wohnt Gourlay übrigens in London. Anfangs fiel es ihr schwer, philippinische Charaktere zu entwerfen, erinnert sie sich. I always wanted to write novels and stories for children. Ich wollte immer schon Geschichten für Kinder schreiben. Aber damals in Manila war das undenkbar, denn in meiner Jugend wurden alle unsere Bücher aus Amerika und Großbritannien importiert. Die Bücher, die ich als Kind liebte, spielten alle in anderen Ländern. Meine Bücherwelt war eine Fantasiewelt. In keinem Buch sah ich jemals die Philippinen. Filipinos kamen in meiner literarischen Vorstellungswelt nicht vor. Glücklicherweise hat sich das inzwischen verändert. Als Autorin philippinischer Geschichten hat Candy Gourlay in diesem Jahr sogar ganz prominent das junge Programm beim Internationalen Literaturfestival Berlin eröffnet. Von einem ganz anderen Fest erzählt übrigens das dreisprachige Bilderbuch Feiern auf Philippinisch von Eugene Y. Evasco und Pepot Atienza. Auch darin steht ein Volksfest zentral, das kunterbunte Pahias Festival in der Stadt Lugban. ein Erntedankfest zu Ehren des katholischen Heiligen San Isidro Labrador, den auch Buchillustrator Pepot Atienza sehr verehrt. Er lebt in Lucban. The importance of San Isidro Labrador to the faithful, especially to the Catholics, is undeniable. San Isidro Labrador ist für Gläubige, vor allem für Katholiken, sehr wichtig. Aber noch wichtiger ist es, wofür er steht. Für die Bauern und ihre harte Arbeit, die unser tägliches Leben sichern. Wir sind ein Agrarland. Das Fest ist uns wichtig, denn es feiert eine reichhaltige Ernte und würdigt die Opfer, die unsere Bauern dafür bringen. Wir müssen ihnen zutiefst dankbar sein, denn ohne sie hätten wir kein Essen auf dem Tisch. Zum Pajillas-Festival am 15. Mai sind die Häuser der Stadt über und über mit bunten Ernteprodukten verziert. Ein Fest der Farben und Gerüche. Das erlebt im Kinderbuch Feiern auf Philippinisch auch das Mädchen Leona. Leona, heute ist der Vorabend des Pajillas-Festes. Die Kostbarkeiten unserer Ländereien sind geerntet worden, farbenfroh wie ein Regenbogen. Ein Junge führt Leona durch die Stadt, denn Leona ist blind. Kannst du die Brise spüren, Leona? Die Luft riecht süß nach reifen Ananas, saftigen Wassermelonen und frisch gepflücktem Zitronengras. Der Duft eines Sommers aus Lucban. Das Buch begleitet Leona durch die Stadt und erklärt in eigenen Abschnitten einige Festivaldetails, etwa die ausgestellten Vogelscheuchen namens Anok, die hauchdünnen Reiswaffeln namens Kiping und die Bedeutung der Sampaguita, der Nationalblume der Philippinen. Der Text hat einen leicht nationalpathetischen Unterton. Der fehlt den Bildern glücklicherweise gänzlich. Sie sind das wirklich Spektakuläre an diesem Band. Es sind fotografierte Dioramen mit hunderten Figuren, Tieren, Häusern, viel Obst und Gemüse und Girlanden. Pepot Atienza hat die kleinteiligen Dioramen selbst hergestellt. Well, each doll contains an inner armature made of wires, with some fillers made from found objects or discarded materials. In jeder Puppe steckt ein inneres Gerüst aus Drähten, das ich mit allerlei Wegwerfmaterialien gefüllt habe. So kann ich auch ein bisschen recyceln. Anschließend modelliere ich die Körper mit Epoxidharz. Zum Schluss bemale ich sie mit Acrylfarben und versiegle sie mit Lack. Danach nähe ich alle Kleidungsstücke von Hand. Selbst so kleine Requisiten wie Hüte bastle ich selbst und mache damit jede Figur lebendig. Heute ist der große Tag. Der heilige Isidor sieht aus, als würde er schweben, umgeben von der Schönheit unseres Landes. Wir können 1000 Lieder und Gebete hören. Sogar die Vögel und Schmetterlinge singen Loblieder auf unseren Heiligen. Ein Loblied auf den Glauben singt schließlich auch Erin Entrata Kelly in ihrem neuen Buch »At Last She Stood«. Kelly gehört zu den meistübersetzten philippinischen Jugendbuchautorinnen. Für ihren Roman »Vier Wünsche ans Universum« wurde sie 2019 mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis ausgezeichnet. Und auch in den USA, wo sie lebt, erhielt sie renommierte Preise, allein zweimal die berühmte Newbery Medal. »At Last She Stood« ist ein erzähltes Sachbuch. Es ist die Geschichte von Joy Guerrero, die sich im Jahr 1939 in Manila mit Lepra infiziert, erzählt Erin Entrata Kelly. Because this is non-fiction, I didn't invent anything. Mein Buch ist ein Sachbuch. Ich habe nichts darin erfunden. Alles, was in Anführungszeichen steht, ist dokumentiert oder wurde tatsächlich mal so gesagt. Auf Joey stieß ich, als ich das Buch Carwell's Cure von Pam Fessler gelesen habe. Darin gibt es einen kurzen Absatz über Joey. Und ich habe ihre Geschichte dann genauer recherchiert. Carwell's Cure arbeitet die Geschichte einer Leprastation in den USA auf, die im Jahr 1948 auch eine Philippine aufsucht, Joy Guerrero. Sie hat nicht nur ihre schwere, aber übrigens kaum ansteckende Krankheit überlebt, sondern auch den Zweiten Weltkrieg im stark bombardierten Manila. Während der japanischen Besatzung Manilas sammelt sie geheime Informationen für das amerikanische Militär und übernimmt auch gefährliche Botengänge. Eine Heldin. I've always been fascinated by the small but mighty. Ich war schon immer fasziniert von kleinen, aber starken Menschen, von unerwarteten Helden. Joey ist auch so ein Fall. Sie war sehr zierlich, nur knapp 1,50 Meter groß, und sie wog keine 50 Kilogramm. She carried secret messages. Trotzdem wanderte sie an der Front entlang und schmuggelte geheime Botschaften. Sie schleppte sogar Männer vom Schlachtfeld und betete mit ihnen. Außerdem kämpfte sie für die Gleichberechtigung von Menschen mit Lepra. Für mich ist jemand wie sie, so klein, aber doch so stark, etwas ganz Besonderes. Erin Entrata Kelly kann sehr gut erzählen. Selbst ein Sachbuch liest sich bei ihr wie ein spannendes Abenteuer. Zugleich lernt man in At Last She Stood sehr viel über die Geschichte der Lepra, aber auch über die Philippinen unter zuerst amerikanischer und dann japanischer Besatzung. Die Amerikaner, die die Philippinen seit 1898 kolonisierten und auch das von den Japanern eingenommene Manila kaputtbombten, hätte sie allerdings etwas kritischer sehen können. Bei Kelly wollen Amerikaner stets das Gute, vor allem die zahlreichen Pfarrer, die die tiefgläubige Joey sehr verehrt. Vielleicht liegt es daran, dass Erin Entrata Kelly selbst in den Staaten lebt. Sie wuchs sogar ganz in der Nähe des amerikanischen Lepra-Krankenhauses auf, wie sie später herausfand. I grew up as a Filipino-American and I was in Louisiana, which is in the deep south of the US. Ich wuchs als Filipino-American auf. Das war in Louisiana, im tiefen Süden der USA, wo es nicht viele Einwanderer gab. Ich war anders und wurde dafür gemobbt. Deshalb wollte ich unbedingt so sein wie die anderen. Erst als ich älter wurde, erkannte ich, wie wertvoll ein anderer kultureller Hintergrund ist. Ich lernte, mein kulturelles Erbe zu feiern, und ich möchte jungen Lesern gern vermitteln, das Gleiche zu tun. Kinderliteratur zu fördern und hochzuhalten wie auf den Philippinen ist das eine. Für ihre gute Verbreitung in einem Land zu sorgen, in dem viele sich keine Bücher leisten können, ist das andere. Selbst bei Bibliotheken liegt die Latte oft zu hoch, weil man ja zumindest passable Kleidung tragen muss, um sie zu betreten, sagt Cherise Aquino Tugade vom National Book Development Board. So you have to, you know, wear proper shoes, but we're wearing chinelas, you know, we're wearing flip-flops, so... Du brauchst vernünftige Schuhe, aber die meisten Menschen hier tragen Flipflops. Und was machst du dann als Mutter von 6, 7 Kindern? Also, wir haben Buchnischen gegründet, teilweise in Bibliotheken, in Schulen, aber auch auf Marktplätzen. Besonders dort, wo die indigene Bevölkerung lebt. Wir haben auf unserer Reise eine solche Buchnische in der Nähe der Insel Negros besucht, auf Siquijor, einer Insel, die berühmt ist für ihre Heiler, Traumstrände, warme Quellen und Wasserfälle. Es gibt dort auch sehr abgelegene Dörfer in den Bergen. Das Buknuk, die Buchnische, die wir kennenlernen, liegt in dem etwas größeren Dorf Larina, auf dem Gelände einer Schule, unmittelbar neben einer Schwangerschaftsberatung. In dem Raum sind die Wände mit bunten Motiven bemalt und es gibt niedrige Tische und Stühle. In den Regalen liegen vor allem philippinische Bücher und Comics. Usually every Saturday we go to different barangay here. Normalerweise gehen wir jeden Samstag in die Dörfer rund um Larena Und wir erzählen Geschichten und lassen die Kinder das malen, was sie so beschäftigt. Und sie sollen sich mit ihren Werten auseinandersetzen. Also bieten wir eine Art Workshop an. Eins der Mädchen erzählt, ihre Mutter sei eine philippinische Überseearbeiterin. Darum helfe ich ihr, um die Kinder zu unterstützen, die auch ohne Mutter aufwachsen. Meine eigene Mutter ist immer 3 Jahre weg und ich wohne bei meiner Großmutter. Meine Mutter ist weggegangen, als ich 9 Jahre alt war. In den Booknooks finden sich auffallend viele Comics und Graphic Novels. Die haben eine lange Tradition auf den Philippinen. Und es gibt da inzwischen eine breite Verlagslandschaft, in die die philippinischen Erzähltraditionen längst Einzug gehalten haben. Zunächst allerdings wurden die Comics vor allem von den Amerikanern eingeführt. Gerne auch mit pädagogischen Hintergedanken. Das weiß die Comicverlegerin Nida Ramirez. Wir waren lange unglaublich stark von den amerikanischen Comics beeinflusst. Und als ich angefangen habe, vor 20 Jahren, ging es nur um Superheroes. Aber inzwischen haben die Filipinos ihre eigene Stimme gefunden. Wir machen viel über die Mythologien der Philippinen. Ein Beispiel ist Trece, das inzwischen von Netflix umgesetzt wurde. Aber neben den mythischen Comics machen wir auch ganz viele andere Genres, wie stille Comics oder Comics, die sich mit mentaler Gesundheit auseinandersetzen. Viele Comics widmen sich auch der sozialen Situation hier. Samstagmorgen in der Megamall von Manila. Auf einem weitläufigen Areal findet das sogenannte Philippine International Comics Festival statt. Die internationale Comicmesse, die es erst seit wenigen Jahren gibt. Malls gab es übrigens vor 30 Jahren, als ich das erste Mal auf den Philippinen war, noch nicht. Aber inzwischen spielt sich dort weitgehend das Sozialleben derer ab, die es sich leisten können. Dort in die Restaurants und Cafés zu gehen, Kleider, Tinnef, Möbel einzukaufen. Dank Klimaanlagen bei angenehmen Temperaturen. Ja, es gibt sogar eine Eisbahn, auf der Rich Kids ihre Pirouetten drehen. Und das in einem Land, wo die Temperaturen oft auf weit über 30 Grad steigen. Doch zurück zur Comicmesse. Die wird gerade feierlich eröffnet mit Nationalhymne. Jetlag hin oder her. Mein Kollege Andreas Platthaus von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung war gespannt, als ausgewiesener Comic-Experte und Donaldist, auf diesen ersten Termin einer intensiven Reise. Die philippinische Comicmesse war für mich natürlich insofern eine unglaubliche Freude, als es ja den Auftakt der Pressereise auf die Philippinen darstellte. Und direkt am ersten Tag dann mit der dortigen Comic-Szene konfrontiert zu werden, mit den Leuten reden zu können, die sich da aktiv dran beteiligen, aber auch das Publikum mitzubekommen, das war für mich unglaublich interessant. Es war eine große Zahl von philippinischen Verlagen dort und es gab ausländische Gäste, mit denen hatte ich zugegebenerweise überhaupt nicht gerechnet, denn das liegt ja nun nicht unbedingt auf den gängigen Reiserouten westlicher oder auch anderer kontinentaler Verlagsgruppen. Zeichner und Autoren aus Slowenien, Brasilien und Frankreich sind gekommen und eine Wanderausstellung, prominent in der Mitte des Raumes platziert, fällt sofort ins Auge. Mulberry Tree heißt sie, Maulbeerbaum. Eine Wanderausstellung über palästinensische Comiczeichner, die in England kuratiert worden ist. Auf großen Postern sind Fotos und Illustrationen von den Zeichnern zu sehen, die meisten davon aus Gaza, aber im Exil lebend. Das weckt meine besondere Aufmerksamkeit. Eigentlich hätte ich mir denken können, dass die Philippinen als Land des sogenannten globalen Südens eine starke Solidarität mit den Palästinensern empfinden. Und gerade die Szene von Comicmachern gilt als sehr politisch. Wie eine junge Autorin, die vor allem sozialkritische Comics zeichnet und sich als Sunny vorstellt. It is very, very strange to have to argue with the world that we should not support the death of and genocide. Es ist sehr befremdlich, dass wir mit der Welt diskutieren müssen, dass wir den Tod und den Genozid eines ganzen Volkes unterstützen. It feels like wrong. Like it feels like is the world going crazy? You know? Es fühlt sich so an, als würde die Welt durchdrehen. Es ist doch eigentlich ganz klar, dass wir uns nicht gemein machen sollten mit Leuten, die nichts gegen den Tod von so vielen Menschen tun. Initiator der internationalen Comicmesse ist Paolo Alessandro Herras. Er ist Verleger und auch Autor. Sein Comic Strange Natives ist auch ins Deutsche übersetzt. Darin setzt er sich mit seiner Herkunft auseinander. Er wuchs bei seinen Großeltern auf, die ihm US-amerikanische Werte vermittelten. Später machte er sich mühsam auf die Suche nach seiner philippinischen Identität. In Strange Natives gibt es eine Szene, in der dem Protagonisten von einer Art bösen Fee eingeflüstert wird, was den Philippinen jahrhundertelang gepredigt wurde. Werde weiß wie der Mann, glaube das, gehe und rede wie der weiße Mann. Glaube, was der weiße Mann glaubt, weiß wie ein Symbol der Reinheit und der Sauberkeit. Paolo Alessandro Herras trägt ein perfekt gebügeltes, traditionelles, helles Hemd aus Ananasstoff und eine dunkle Hose. Er hat seinen eigenen Comic-Verlag und erzählt, wie er sich in alle Fragen der Finanzen eingefuchst hat, um auch im internationalen Lizenzhandel mithalten zu können und die Auftritte der Philippinen bei der Frankfurter Buchmesse mitzuorganisieren. What we're doing, this one has never been done. Was immer wir gemacht haben, haben wir zum ersten Mal gemacht. Wir haben es ausprobiert und es war nie die ultimative Lösung. Aber irgendwie haben wir es hinbekommen und jetzt sind wir sogar Guest of Honor. Und als wir auf der Buchmesse waren, haben wir gemerkt, dass es sehr schwer ist, auf der Frankfurter Buchmesse überhaupt Aufmerksamkeit zu bekommen. Ganz anders die Situation auf dem zweitägigen Comic-Festival. Um die Stände bilden sich Menschentrauben und es herrscht überhaupt ein fröhliches Gedrängel. Sozialkritik, Queerness, Alltag sind die Themen, die verhandelt werden. Aber natürlich auch Monster und mythische Wesen. Die Mythologie ist ein ganz wichtiges Thema. Und auch die Natur ist ein ganz wichtiges Thema. Und da merkt man dann schon, dass eine ganz spezifische inhaltliche Komponente da ist, die dann doch wieder etwas sehr, sehr Besonderes darstellt. Denn auch wenn man das im asiatischen Raum, das geht von Indien über Korea bis nach Japan und eben auch auf die Philippinen recht häufig hat, dass mythische Themen ganz massiv im Mittelpunkt stehen, ist dann doch diese ganz starke Verbindung all dieser Mythen mit der jeweiligen natürlichen Umgebung bei den Philippinen nochmal ganz besonders stark. Mythische Gestalten spielen also eine große Rolle in den Comics. Lehrreiche Lektionen einer philippinischen Kindheit heißt ein weiterer Band, der im Dantes Verlag auf Deutsch erschienen ist. Von Bambi, Iloriaga Amogo und Roland Amogo. Das Ehepaar hat eine Art gezeichnete Anleitung für Kinder verfasst, die Aswang, die Dämonen, zu erkennen. Sie lernen das von ihrer Großmutter, der sie zu Füßen sitzen. Josua Dantes, der deutsche Verleger des Comics, vergleicht das Buch mit dem deutschen Struwwelpeter. Ja, also das fand ich ganz spannend, weil der Band, der suggeriert praktisch richtig, dass auf den Philippinen überall ein bisschen was Magisches drin ist. Und genau so habe ich das auch erlebt. Also auf den Philippinen ist Magie auch einfach ein Teil des Alltags. Das wird in dem Band ganz gut rübergebracht. Das sind halt immer ganz kurze Geschichtchen sozusagen, die gewisse Fabelwesen oder Mythen oder sonst was anschneiden. Ich fand es einfach ganz spannend, halt, wie da gezeigt wird, wie das so wirklich im täglichen Gebrauch ist. Und die Autorin, die wollte damit halt diese mythischen Legenden da einfach auch für die Nachwelt festhalten. Sich zu Füßen einer Großmutter oder eines Großvaters zusammenzusetzen, während sie das Gewebe ihrer Geschichten wirken, scheint zu einem aussterbenden Brauch zu werden. Und weil die Geschichten mündlich tradiert worden sind, was wird mit ihnen geschehen, wenn die Erzählerinnen und Erzähler nicht mehr da sind? Werden ihre Geschichten mit ihnen vergehen? Dem etwas entgegenzusetzen ist einer der Gründe für Roland und mich, die Überlieferungen in Comics zu überführen. Juhu, Märchenstunde! Jetzt gibt es Merienda. Ja, während ihr euch den Bauch vollschlagt, erzähle ich euch eine Geschichte. Wie die Lamang-Lupa auf die Welt kamen. So, weiß einer von euch, was Gott nach seinem Ruhetag gemacht hat? Also, rief er, nachdem er geruht hatte, seine Boten, die Engel, und trug ihnen auf, alle Lebewesen auf der Erde an einem bestimmten Ort zu versammeln, um sie alle zu segnen. Doch gab es welche, die so abgelegen lebten, dass sie die Botschaft der Engel nicht erreicht hatte. Und dann gab es die, welche, ob zwar sie den Ruf wohl vernommen hatten, in ihren Verstecken blieben. Auch sie wurden verdorben und verunstaltet. Sie entwickelten eine Blutgier. Und heute nennen wir sie Aswang, Tianak oder Tikbalang. Und alle zusammen Lamang Lupa. Die meisten Comics leben von Fantasiewesen. Kein Genre ist mehr von ihnen bevölkert. Darum passt es auch so gut zu den Philippinen. Ein monströses Werk ist schon im vergangenen Frühjahr erschienen. Alan Dull, eine Graphic Novel, die einer der berühmtesten Zeichner der Philippinen illustriert hat und in der die philippinische Kolonialgeschichte verarbeitet wird. Andreas Platthaus? Der Comic hat mich insofern unglaublich beeindruckt, als dass er einen Zeichner mir plötzlich wieder vor Augen führte, den ich witzigerweise aus den 80er und 90er Jahren kannte und zwar nicht als philippinischen Zeichner wahrgenommen hatte, sondern damals immer dachte, na gut, das ist irgendjemand, der in die Vereinigten Staaten eingewandert ist, mit dem Namen Alex Nino, auch jetzt nicht unbedingt sofort für mich als Filipino zu erkennen war. Aber jetzt plötzlich stelle ich fest, das ist eine der ganz großen Meister des philippinischen Comics, der in der Tat dann in den 80er Jahren überwiegend in Amerika publiziert hat, weil die Amerikaner auf ihn aufmerksam geworden waren und ihn mit einer wahnsinnig detaillierten Zeichenweise dann gewonnen haben zum Superheldenzeichnen. Und der ist in den Philippinen eine Legende, gerade weil er so erfolgreich in den Vereinigten Staaten geworden ist und sich dort mit einigen der aller populärsten Serien noch auseinandergesetzt hat. Und der Mann ist mittlerweile über 80 und hat jetzt eben noch einmal hingesetzt und eine Geschichte gezeichnet. Das ist ein seltsames Werk, weil es fast mit Bilderbuch Buchästhetik arbeitet, eine ganz strenge Schwarz-Weiß-Sprache hat und gleichzeitig wiederum völlig aus der Zeit gefallen ist, in dem, wie es aussieht. Sehr bemerkenswert, dass jemand mit über 80 noch eine solche grafische Kraft zur Verfügung hat. J. Philip Ignacio ist der Autor dieser verrückten, von Fabelwesen bevölkerten Graphic Novel. Einer ganz anderen Zeit hat sich der Kinderbuchschriftsteller Russell Molino gemeinsam mit dem Zeichner A.C. Henriquez zugewandt. In Josefina greift er die Geschichte seines Großvaters während des Zweiten Weltkrieges auf. Damals hatten die Japaner die Philippinen eingenommen und große Internierungslager auf einigen der Inseln des Archipels errichtet. Molinos Großvater soll der erste philippinische Gefangene dort gewesen sein. Yeah, so the book is called Josefina. It's the name of the lead character. Josefina ist der Name der Hauptfigur. Sie ist eine Art Monster und im lokalen Kontext heißt sie Melangal. Sie ist eine mythische Figur und ihre obere Hälfte agiert getrennt von ihrer unteren Hälfte. Sie ist ein sehr spezielles Monster. Und sie, Josefina, kämpfte im Zweiten Weltkrieg und im Grunde geht es um die Grausamkeit des Krieges und darum, dass wir immer human bleiben sollten. Und es stellt sich die Frage, wer ist hier das wahre Monster? Das ist im Prinzip die Geschichte. Ein Monster, das nach Menschlichkeit sucht in einer Welt, wo die Menschen Monster werden. Russell Molino erzählt, dass sein Großvater immer über seine Geschichte geschwiegen hätte. Umso mehr ist es für ihn ein Anliegen, nicht nur Menschen auf den Philippinen für dieses Thema zu interessieren. I think what's important with history is it has to be personal. Wenn es darum geht, in die Geschichte zurückzuschauen, es muss persönlich sein, um dich mit etwas in der Vergangenheit zu verbinden. Und wenn es dich dann wirklich berührt, dann willst du mehr wissen. Und das wollen wir mit Josefina erreichen, dass daraus schließlich ein Dialog wird. Nach dem Zweiten Weltkrieg am 4. Juli 1946 wurden die Philippinen formal in die Unabhängigkeit entlassen. Allerdings sicherten sich die Amerikaner die wirtschaftliche Abhängigkeit der Philippinen. Die Regierungen blieben pro-amerikanisch und korrupt. Eine der größten Katastrophen für die zumeist ländliche Bevölkerung war das sogenannte Landgrabbing, die Besitznahme von Land. Reiche Familien residierten und residieren bis heute auf ihren Hazienden. Ein Thema, das der Filmemacher Mike Alcazarin in seinem Comic Death Be Damned aufgreift, wo er eine rasante Geschichte des Aufstandes gegen die Schönen und Reichen in ihrer Hazienda erzählt. Diesen in Schwarz, Weiß und Rot gezeichneten Comic bevölkern Zombiewesen und vor allem mutige, wütende weibliche Figuren. And then I said, but how do I make it Filipino? So what do I do? So I focused on our colonial past, which is, you know, the time of the Spanish when we had. Ich habe mich gefragt, wie mache ich es philippinisch? Und dann habe ich mich auf die koloniale Vergangenheit mit den Spaniern fokussiert, als die Hacienden entstanden sind. Und das meiste Land war in den Händen der Spanier. Und ich dachte, es ist ein gutes Setting, eine große Hacienda. Und da sitzen die Eliten. Aber was passiert, wenn plötzlich eine Zombie-Revolution ausbricht? Während der Party. Das war die Prämisse, unter der ich die Geschichte entwickelt habe. Eine Zombie-Revolution erupts during that party. So that was just the premise of how I developed the story. Mike Akazarin war zur Zeit der Diktatur von Ferdinand Marcos ein Schüler. Even if I am a product of the Marcos propaganda machine. Ich war ein Produkt der Marcos-Propagandamaschine. In der Schule sangen wir Lieder, die Hymne an die neue, gute Welt, wie bei der Hitlerjugend. Erst an der Universität habe ich Geschichten außerhalb der Propagandamaschine gehört. Ich war an einer Jesuitenuniversität und da gab es viele aktivistische Priester, die sich mit der Theologie der Befreiung beschäftigt haben. Und dann habe ich das also kennengelernt. Alcazarin hat unter anderem eine sehr kritische Dokumentation über Ferdinand Marcos gedreht. Den Comic Death Be Damned hat er in mehreren Heften zunächst im Selbstverlag herausgebracht. Joshua Dantes, ein Fan philippinischer Comics, hatte den Mut, das ganze Projekt ins Deutsche zu übersetzen und in einem Band zu vereinen. Der Verleger hat inzwischen mehr als 10 Comics ins Deutsche übertragen. Eigentlich arbeitet er 40 Stunden die Woche auf einer chirurgischen Station in einem Mannheimer Krankenhaus als Pfleger. Seinen Verlag betreibt er in der Freizeit. Was begeistert ihn so für den philippinischen Comic? Sein erstes Werk sei das eben schon erwähnte Alandal gewesen, erzählt er. Generell sind es immer etwas wildere Geschichten, die ich gerne verlege. Und das passt gerade richtig gut, was ich da angeboten bekommen habe. Auch was ich da dann immer mehr gesehen habe auf meiner Recherche. Das war wirklich wunderbar und so erfrischend. Also da konnte ich gar nicht anders, als da weitermachen. In seiner Kollektion gibt es eine ganze Bandbreite von Themen, auch sozialkritische Geschichten. Etwa die von einer Herrschaft durch Hühner, angeführt vom wütenden Hahn Elmer. Das erinnert an Orwells Farm der Tiere. Oder die Geschichte von einem Vater, der einen Kampfhahn unter seine Fittiche nimmt und hofft, mit dessen Hilfe seine Familie vor der Pleite zu retten. Auf den Philippinen sind Hahnkämpfe ungefähr so beliebt wie bei uns Pferderennen. Bisher noch nicht übersetzt, aber auf den Philippinen viel beachtet, sind zwei ganz außergewöhnliche Bildgeschichten, die es Comic-Experten Andreas Platthaus besonders angetan haben. Das schon erwähnte Autorenduo von Kindliche Lektionen hat ein Heft über seinen autistischen Sohn gemacht. Dazu gibt es einen zweiten Teil, den der Sohn selbst gezeichnet hat. Und es ist in einem Stil gehalten, der auf den ersten Blick für mich so ein bisschen nach Jugendlichen oder vielleicht sogar Kindercomics aussah. Das ist einerseits realistisch, aber andererseits mit wunderbar bunten Farben und sehr, sehr fließenden Formen und Bewegungen und so gearbeitet. Man kann dem Heft entnehmen, dass es schon bei diversen Wettbewerben ausgezeichnet worden ist, dass es die Fortsetzung gibt, ist auch ein ganz, ganz tolles Zeichen. Und es ist etwas, was, soweit ich weiß, glaube ich, auch ins Deutsche übersetzt wird. Und darauf freue ich mich, denn das ist etwas, was auch als wirklicher Ratgeber hervorragend taugt, selbst wenn man mal davon absieht, dass vieles davon spezifisch philippinisch ist, in der Art, wie die Schule organisiert ist und wie man mit diesen Fragen umgeht, wie öffentlich kann man sozusagen die Benachteiligung eines eigenen Kindes auch machen. Aber das grundsätzliche Problem stellt sich ja auch bei uns immer wieder. Und solche Comics finde ich gerade, wenn sie aus anderen Kulturkreisen kommen, unglaublich inspirierend, weil sie mich auf bestimmte Dinge aufmerksam machen, die ich vielleicht bei einer rein deutschen Geschichte überhaupt nicht so bemerkt hätte. Ein weiterer Comic erzählt von Manila, der Stadt der streunenden Katzen. Viele Einwohner kümmern sich liebevoll um sie. Mit Cat Cafeteria hat die Autorin Alu Paduan eine ganz besondere Bildgeschichte geschaffen. Und ich gebe zu, ich war von diesem Band ausgesprochen angenehm überrascht. Der sieht erstmal sehr schlicht aus von der Zeichensprache her, was sich aber letztlich dann als absolut passend erweist, weil die Perspektive, die darauf geworfen wird, zwar eine Erwachsene ist, aber mit einem durchaus im allerbesten Sinne naiven Blick getätigt wird. Denn es ist die Geschichte einer jungen Frau, die zusammen mit ihrer Mutter sich um streunende Katzen kümmert, schon 6 oder 7 aufgenommen hat, dann letztlich in Konflikt mit einem Nachbarn kommt, der über ihre ganzen Katzen herumjammert. Letztlich stellt sich dann aber heraus, der Nachbar hat ein ganz trauriges persönliches Schicksal und der wird zu einem der größten Fürsprecher der Cat Cafeteria. Und im Endeffekt ist auch das wieder ein Comic, der neben der eigentlich schon interessanten Geschichte, nämlich der offenkundigen Bedeutung, die beispielsweise die Pflege von streunenden Katzen oder so etwas für bestimmte Kreise in den Philippinen bedeutet, darüber hinaus auch so etwas ist wie ein Anweisungsbuch. Das ist alles sehr realistisch. Ali Pagaduan hat mir gesagt, genau diese Cat Cafeteria gibt es auch. Die hat sie selber ins Leben gerufen. Und das ist also ein dokumentarischer Comic, der auch Hinweise für die Leser gibt, wie sie selber so etwas aufziehen können. Was für Fehler man vermeiden sollte, wen man versucht mit ins Boot zu holen, wie man mit den Katzen umgeht, bis hin zu Impfprogrammen und ähnlichen Dingen, wo man was für die bekommt. Es ist eigentlich eine unglaubliche Mischung aus autobiografischer Erzählung, aus relativ fantastischer Komponente, weil diese Katzen alle durchaus selbstständige Persönlichkeiten haben und auch so gezeigt werden. Und darüber hinaus dann wirklich eine Art von Lehrcomic oder Ratgebercomic, wie man so etwas wie eine solche Cat Cafeteria aufzieht. Die weite Reise zur Comicmesse auf die Philippinen hatte auch Cherie Domingo angetreten, die für ihre Graphic Novel Ferngespräch über eine philippinische Pflegerin im Altenheim mehrere Preise bekommen hat. Cherie ist vielleicht die einzige deutsch-philippinische Comickünstlerin in Deutschland. Wir verabreden uns in Berlin, wo ich sie mit ihrer kleinen Tochter Ayo treffe. Deren Lebendigkeit spiegelt die Energie der Mutter. Cherie Domingo ist nicht sehr groß und eher schmal. Sie hat dunkle große Augen und ihr schwarzes Haar mit geradem Pony umrahmt ein sehr feines Gesicht. Und irgendwie ist dieses Thema von der philippinischen Arbeitsmigration, die so meine ganze Familie betrifft, dann am Ende des Studiums irgendwie wieder zurückgekommen. Und der Ausgangspunkt war auch, dass ich eine Geschichte erzählen wollte, die in dem Altenheim spielt, da dieser Ort irgendwie so speziell ist. Cherie Domingo hat an der Kunsthochschule Kassel Illustration und Comic studiert. Ferngespräch war vor etwa 7 Jahren ihre Abschlussarbeit. Inzwischen hat sie ganz andere Projekte gemacht, die nichts mit ihrer Biografie als Tochter einer philippinischen Gastarbeiterin zu tun haben. Damals war es aber wichtig für sie, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und in dem Buch erzähle ich die Geschichte einer philippinischen Pflegerin, deren Mutter auf den Philippinen im Sterben liegt und sie sich aber selber nicht kümmern kann. Und das ist eine Geschichte, die auch meiner Mutter so passiert ist. Und ich das als Kind aber gar nicht richtig wahrgenommen habe. Und tatsächlich ist mir auch erst im Laufe des Schreibens an dem Comic klar geworden, dass dieser Umstand der Kern der Geschichte sein wird. Ihr alter Ego taucht in dem Comic als ein kleines Mädchen auf, das seine Mutter oft zur Arbeit begleiten muss, weil sich sonst niemand um es sorgen kann. Das Altenheim ist ein eher düsterer Ort, in Blautönen gezeichnet. Das Kind träumt oft von einem schönen, hellen Land. Die Bilder dazu sind in freundlichen, hellen und in anderen, bunten Farben gehalten. Wie man sich wahrscheinlich oft klischeehaft die Philippinen vorstellt. Strand, Palmen und sie bewegt sich oft in so einer Traumlandschaft und diese Landschaft kommt aus einem Fächer, so einem Touristenartikel, wo The Philippines draufsteht und da ist Strand und Palmen und Mount Mayon im Hintergrund. Und dieser Fächer, den hatten wir auch tatsächlich zu Hause hängen, als ich klein war. Schon als Kind habe sie viel gezeichnet, erzählt Cherie Domingo. Ihr wichtigster Förderer damals sei ihr Vater gewesen. Der hat mir immer fleißig Papier und Stifte besorgt. Und der hat dann immer meine Zeichnungen archiviert. Also ich habe ihm immer ganz stolz gezeigt, was ich gemacht habe. Und er hat das dann beschriftet und abgeheftet. Und die Zeichnungen, die gibt es tatsächlich noch bis heute, wofür ich ihm sehr dankbar bin, dass er die alle aufgehoben hat. Der Vater habe dafür gesorgt, dass sie zumindest auf die Realschule kam. Kinder wie sie mit Migrationshintergrund seien damals eher auf der Hauptschule gelandet. Früher sei sie zurückhaltend und schüchtern gewesen. Das hat sich geändert. Heute ist sie politisch sehr aktiv, hat unter anderem eine Gewerkschaft für Comic-Künstler gegründet und engagiert sich in einer Gruppe von Filipinas und anderen POCs, People of Color. Und ich habe auch viele Reaktionen bekommen von Leuten, die mir gesagt haben, oh, diese Geschichte hat mich total berührt. Das ist genau auch meine Geschichte oder die Geschichte meiner Mutter. Und es sind nicht nur ihre Mutter und viele Verwandte, die gegenwärtig überall in der Welt arbeiten. Sean Cherie Domingos Urgroßvater hat für die amerikanische Firma Dole Ananas auf Hawaii geerntet. Von dieser Geschichte war ihr allererster Comic inspiriert. Wealth tastes like pineapple. Wohlstand schmeckt wie Ananas. Mein Urgroßvater wurde angeworben als Arbeiter auf Hawaii auf der Ananasplantage zu arbeiten, wie viele Filipinos. Nicht nur Filipinos, auch Japaner, Mexikaner haben auf den Plantagen gearbeitet. Und es wird oft auch so als die erste Migrationswelle von philippinischen Arbeitsmigrationen bezeichnet. Und natürlich hatten die total schlechte Arbeitsumstände. Also ich weiß es natürlich nicht. Mein Urgroßvater hat mir das selber nicht erzählt. Ich kenne das aus den Erzählungen von meiner Mutter und auch dann zusätzlichen Recherchen. Aber dafür meine Oma hat, also seine Tochter ist natürlich ihr hat dann nichts gefehlt. Also die hat dann auch ist in einem tollen Haus groß geworden. Die hatten wohl schöne Möbel und immer ein gutes Essen, dank der Dollars, die er nach Hause geschickt hat. Und der Preis aber dafür war, dass sie ihren Vater 30 Jahre lang gar nicht gesehen hat. Ein Schicksal, von dem wir schon vorher in dieser langen Nacht erfahren haben, das Hunderttausende Filipinos teilen, für die es eigentlich kaum etwas Schlimmeres gibt, als nicht mit ihren Familien zusammen zu sein. Aber es ist einfach traurig, weil einfach keine der bisherigen philippinischen Regierungen jemals Interesse gezeigt hat, daran was zu ändern. Also es wird ja kaum irgendwas auf den Philippinen produziert. Also man sagt manchmal, nicht mal ein Nagel wird dort produziert. Und stattdessen werden die Ressourcen ausgebeutet und die Menschen werden auch wie eine Ressource behandelt. Also es wird ja sogar von allen bisherigen Regierungen sogar gefördert. Cherie Domingo ist froh, dass ihre Tochter bessere Voraussetzungen hat. Ich bin froh, dass meine Mutter in der Nähe wohnt und im Gegensatz zu mir soll Ayo in der Nähe ihrer Großmutter aufwachsen können. Alle drei werden auch nach Frankfurt zur Buchmesse kommen. Cherie Domingos Mutter, sie selbst und ihre Tochter Ayo. Und sie freuen sich schon auf die vielen Filipinos, die sie dort treffen werden. Ja, und Katharina und ich freuen uns natürlich auch sehr auf die Messe, denn auch wir werden da wahrscheinlich viele Bekannte von unserer Reise treffen und dazu, also auf der einen Seite die, die uns da begleitet haben, auf der anderen Seite auch viele von den Autoren und Autorinnen, denen wir begegnet sind. Es sollen ja über 100 Filipinos kommen, also die Delegation ist riesig, vergleichsweise auch mit anderen Gastlandauftritten. Da haben die sich wirklich ein ganz schönes Projekt vorgenommen. Und es wird eben nicht nur um Bücher gehen, auf zahlreichen Panels und Lesungen, sondern es werden auch die philippinischen politischen Themen diskutiert werden. Viele davon auch in dem Pavillon, den Patrick Flores kuratiert hat. Und es gibt auch in der Stadt, in Frankfurt und um die Stadt herum diverse Ausstellungen. Katharina, gibt es irgendwas, worauf du dich besonders freust? Also ich freue mich wie jedes Jahr tatsächlich auf die Gastlandhalle. Das ist ja immer die Forumhalle ganz nah am Eingang der Frankfurter Buchmesse. Ich bin sehr gespannt darauf, wie die gestaltet ist. Es soll viel Rattan und Bambus verbaut worden sein, also eine sehr philippinisch luftige Architektur. Ich freue mich auf die Panels, ich freue mich auf die Bühnen. Es soll ungefähr 100 Veranstaltungen, also Bühnenveranstaltungen dort angeboten werden, zu auch politisch sehr brennenden Themen, unter anderem zum Thema Schreiben über Klimawandel, ein wichtiges Thema für die Philippinen. Also da werde ich auf jeden Fall hingehen. Und außerdem wird es einen interessanten Stadtrundgang geben von dem Historiker Ambet Ocampo, den wir heute auch schon in der Sendung gehört haben, auf den Spuren von José Rizal in Frankfurt. Da werde ich auch auf jeden Fall mitgehen. Und ich freue mich auch auf die Begegnung mit Patrizia Evangelista. Mit der konnte ich ja am Telefon bisher nur sprechen, wie wir vorhin erfahren haben. Aber die wird leibhaftig auf der Messe dabei sein. Und auch Maria Ressa, die Friedensnobelpreisträgerin, die das Magazin oder die Zeitung gegründet hat, bei der auch Patrizia Evangelista gearbeitet hat. Und auch die wird diverse Panels machen. Und auch da werden wir bestimmt uns auch treffen, Katharina. Ich hoffe, wir sehen uns auch auf der Messe, auch wir beide. Ganz bestimmt. Und dass Maria Ressa auftritt, ist natürlich spektakulär. Das sollte man nicht verpassen. Fantasie beseelt die Luft. Die lange Nacht der philippinischen Literatur. Von Stefanie von Oppen und Katharina Borchardt. Es sprachen Marina Behnke, Gregor Höppner, Bettina Kurt, Timo Weißschnur und die Autorinnen. Regie Philipp Brühl. Redaktion Hans-Dieter Heimendahl. Nächste Woche erwartet Sie an dieser Stelle eine lange Nacht über den Sozialstaat. Wir alle verlassen uns auf das Netz, das er aufspannt, um uns aufzufangen, wenn uns etwas zustößt, wenn wir krank oder arbeitslos werden oder auch wenn wir in Rente gehen. Aber wie stabil und tragfähig ist das Netz noch? Wie steht es um den Sozialstaat? Marius Effering fühlt ihm den Puls. Seien Sie gespannt. Sie können alle lange Nächte der letzten Monate auch in der Deutschlandfunk-App nachhören. Und wenn Sie uns abonnieren, können Sie keine Sendung mehr verpassen. Bis nächste Woche.